Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo. Jetzt am 3. November erstmal nur zu dritt, aber wir hoffen, das verbessert sich noch im Lauf der nächsten Minuten. Ja, oder soll man es hassen? Soll man? Ich Was weiß denn nicht, wie. hassen? Ja. Unsere Titel sind immer so kryptisch, da Ach wissen wir so. manchmal selber nicht genau, Ist mir aufgepasst. ob man was die bedeuten. Ja, ich glaube, das wird sich noch klären im Verlauf des Tages. Ah, cool. Was haben wir denn so als erstes? Als erstes haben wir ja ein Video von Panorama, verdeckte Wahlkampfhilfe für die AfD Thüringen. Und Okay. das wollte ich mal abspielen, weil das nämlich uns quasi direkt mit betrifft sogar. Kriegen wir auch mal Wahlkampfhilfe jetzt? Nee. Aber da wird über eine Sache gesprochen, wo. Ja, ich schau mal ab. Post für Thüringens Wähler. Die Gratiszeitung Der Wahlhelfer trommelt in diesen Tagen für eine Koalition aus CDU und AfD. Auflage nach eigenen Angaben 500.000 Stück. Herausgeber ist die ominöse Vereinigung der freien Medien. Daneben ein prominenter Name, Vera Lengsfeld. Lengsfeld war eine der bekanntesten Bürgerrechtlerinnen der DDR. Nach der Wende saß sie 15 Jahre im Bundestag, erst für die Grünen, dann für die CDU. Heute bewegt sie sich am rechten Rand, beklagt eine angebliche Gesinnungsdiktatur in Deutschland. Wir treffen Lengsfeld Ist in auch ihrer Thüringer Heimat. schon mal ein tolles Framing, ne? Also die Frau Definitiv, Lengsfeld ja. ist offensichtlich Nazi, Ja, wenn rechts man daran. Kontraste glauben kann. Oh Mann, ey. Dort will sie mit ihrer Zeitung die AfD in die Regierung bringen. Die Intention ist, dass wir Thüringen für eine bürgerliche Koalition zurückgewinnen wollen. Um weniger Angriffsfläche zu bieten, solle sich die AfD von ihrem radikalen Landesvorsitzenden Björn Höcke trennen, schreibt Lengsfeld im Wahlhelfer. Ansonsten aber liest sich die angeblich Klare unparteiliche Zeitung. Nazi-These. Sich von Höcke trennen ist absolut rechter Rand der Gesellschaft. Ja. Wie eine Werbebroschüre der AfD. Die stehe auf Seiten der Bürger, heißt es an einer Stelle. Und einer der Autoren wünscht sich ein möglichst starkes Abschneiden der AfD. Nur in diesem Fall ist es möglich, eine bürgerliche Mehrheit in Thüringen zu erringen. Von der Zeitung profitiert in allererster Linie die AfD, weil durch die Zeitung ein Druck ausgeübt wird, auf die CDU mit ihr zu koalieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass natürlich quasi eine Form von Verharmlosung der AfD durch die Zeitung vollzogen wird. Wie weit die Vereinigung der Freien. Inwieweit wird durch ein Stück Papier Druck auf eine Partei ausgeübt? Die können doch schreiben, was sie wollen. Eine Partei kann das lesen und sich denken, nö oder ja oder vielleicht oder keine Ahnung. Aber Druck ausüben ist schon echt. Also hier wird wieder mit allem geschossen, was das Arsenal da. Medien von bürgerlicher Politik entfernt ist, zeigt ein Blick auf Lengsfelds Mitstreiter. Neben ihr sitzt auch Michael Stürzenberger im Vorstand des Vereins. Stürzenberger ist ein rechtsradikaler Agitator, regelmäßiger Redner bei Pegida und notorischer Hetzer. Und ihr Millionen von Mohammedanern aus Afrika und Arabien! Da sind Leute in diesem Verein, die mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt wurden. Nein, das ist eine Lüge in Wikipedia. Tut mir Okay, leid. stellen Sie Das es steht richtig, dann zwar in stellen Sie es richtig. Wikipedia, aber er ist kein einziges Mal Interessant. rechtskräftig verurteilt worden. Hat er mir jedenfalls versichert. Es ist aber falsch. Nach diesem Gastauftritt bei Pegida in Graz wurde Stürzenberger wegen Verhetzung rechtskräftig verurteilt. Unter Zu anderem was wegen verwies denn das dieser Urteil? Aussage. Jeder Moslem ist ein potenzieller Terrorist. Fragen wirft auch ein weiterer Mitstreiter von Lengsfeld auf. Mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo. Müsste man dann nicht auch die Leute wegen Verhetzung verurteilen, die sagen, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger? Normalerweise schon, aber du weißt ja, wie das ist. Hm. Arno Vollenweider, ebenfalls Vereinsvorstand. Der tritt in russischen Staatsmedien und obskuren Verschwörungskanälen auf, stets anonym. Angeblich ist er ein ehemaliger Banker und Whistleblower, der um sein Leben fürchtet. Sein Name ist deshalb nur ein Pseudonym. Im Wahlhelfer aber taucht Vollenweider neben Lengsfeld als Verantwortlicher im Sinne des Presserechts auf. Doch das ist nur unter Klarnamen erlaubt. Schließlich soll transparent sein, wer versucht, Einfluss auf die Öffentlichkeit zu nehmen. Wissen Sie denn, wie Herr Vollenweider wirklich heißt? Ja, natürlich. Er heißt Vollenweider. Er hat jahrelang erzählt, es wäre ein Pseudonym, weil er Angst hat, offen aufzutreten als ehemaliger Banker. Wem hat er das denn jahrelang erzählt? Wenn, dann wäre mir das neu. Also das ist jetzt das Erste, was ich höre, dass es ein Pseudonym sein soll. Am Morgen nach dem Kontraste-Interview hört sich das plötzlich anders an. Lengsfeld schreibt uns: Nachdem ich mich etwas erholt hatte, ist es mir wieder eingefallen. Ich habe gewusst, dass Hanno V. ein Pseudonym ist. Mit anderen Worten, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Da kann man nichts sagen. Ja. Man sollte schon wissen, mit welchen Leuten man einen Verein gründet. Das ist wohl wahr, ja. Name im Impressum. Und an der angegebenen Adresse in Berlins Mitte finden wir nicht etwa den Vereinssitz, sondern nur einen Dienstleister für Postannahme, wie bei einer Briefkastenfirma. Und, obwohl hier e.V. für eingetragener Verein steht, beim zuständigen Amtsgericht in Charlottenburg ist eine Vereinigung der freien Medien nicht eingetragen. Der Verein hinter der Zeitung ist nicht transparent. Und dann haben wir zusätzlich noch jemand, der als Pseudonym agiert. Das ist sozusagen das i-Tüpfelchen der Intransparenz. Vor allem können wir auch nicht erkennen, wer das Projekt wirklich finanziert. Und das ist bei so einer externen Einflussnahme auf Wahlen ein Problem. Argwohn weckt auch dieses Vereinsmitglied, David Bendels. Bendels ist Herausgeber und Chefredakteur des Deutschlandkuriers. Auch das eine angeblich unabhängige Gratiszeitung, die schon in mehreren Wahlkämpfen Stimmung für die AfD machte. Nach Medienberichten verteilten. Ich weiß doch auch nicht, ich verstehe das nicht. Hier wird das so dargestellt, als sei das was Schmutziges, Wahlkampfzeitungen rauszugeben. Aber das machen doch alle Parteien. Blättchen und Zeug und Informationsschriften und. Und ja, gut, auch unter, meine, da steht ja dann meistens da drauf, was das ist. Ich meine, gut, bei irgendwelchen Sachen, die ich auch schon gesehen habe aus dem linken Spektrum, da steht kein Parteiname drauf. Aber es wird trotzdem von irgendwelchen DKP-Leuten irgendwie verteilt oder so. Da kann man sich das sicherlich auch fragen. Aber ansonsten finde ich das eigentlich schon ein bisschen, ich sag mal, besonders. Ja, halt. Aber in einem Zusammenhang, wo andere Parteien halbe Verlagskonzerne besitzen. Ja. Ja gut, aber das weiß man ja. Ne? Also das ist ja, da können Sie ja nicht sagen, dass das nicht öffentlich ist, bekannt wäre. Das ist es ja, ja, okay. Im Endeffekt. Parteimitglieder die Zeitung. AfD-Politiker warben öffentlich damit. Eine wunderschöne Zeitschrift entdeckt. Angela Merkel gehört Merkel hinter Gitter. Die Bundestagsverwaltung ermittelt in dieser Sache wegen illegaler Parteienfinanzierung gegen die AfD. Woher also kommt das Geld für den Wahlhelfer? Herstellung und Vertrieb dürften an die 100.000 Euro gekostet haben. Als die AfD-Bundestagsfraktion Anfang Mai einen Medienkongress abhielt, nahmen gleich mehrere Mitglieder der Vereinigung der freien Medien teil, darunter mich. Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem direkten Bezug zu uns, weil ja Abel und ich auch bei dieser Geschichte da dabei waren. Ja. Bei dieser und habt ihr 100.000 Euro gegeben? Nee. Und, ich will auch was abhaben. Wo habt ihr die hingetan? Ich merke gerade, das ist auch wieder ein prima Standbild auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, das wollten sie auch so haben. Ich habe schon den ganzen Bericht das Gefühl, dass sie die Leute möglichst immer mit erhobenem rechten Arm zeigen, so während einer Rede oder irgendwas. So. Auch so eine subtile Art von Framing halt. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Typ, ich kannte den vorher gar nicht, der hatte auch einen Vortrag gehalten gehabt, den auf jeden Fall komplett ruhig gehalten hat. Also jetzt nicht irgendwie agitiert oder so. Ja, das klang natürlich eben auf der Straße ein bisschen anders, aber kein Plan. Auf jeden Fall hat er sich darüber beschwert, dass man ihm sein Konto dicht gemacht hat und dass er in Deutschland auch angeblich keins mehr bekommen kann. Und ja, aber prinzipiell mit dieser Vereinigung der freien Medien, das war ja auch irgendwie dieses Ding, es gibt diesen Typen von der FDP, Ramin Peymani heißt der war auch schon mal bei dem bei einem Podcast von Ben spricht. Für die Leute, die sich das vielleicht anhören, die wissen, wen ich meine. Und der war da ursprünglich auch mal dabei bei dieser freien Mediengeschichte, hat sich aber ziemlich schnell von denen distanziert. Und ich denke, man muss wahrscheinlich auch daran liegen, ja, weil auch wenn sie da halt gesagt haben an diesem Tag, dass sie natürlich nicht wollen, dass die Leute irgendwie ja, nur quasi für die AfD jetzt alles irgendwie schön färben oder so. Es ist natürlich klar, dass da sowas bei rauskommt. Also ich meine, die versprechen sich da ja schon von, dass sie irgendwelche Berichterstattung haben, die dann positiv zu ihnen ist und so. Also bei aller Beteuerung. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Längswelt sich auf jeden Fall dafür hergibt. Also da verliert sie bei mir definitiv ein bisschen Ansehen. Ja, aber so dieses Interview, jetzt kam auch so ein bisschen rüber, als wäre sie ein bisschen unbedarft, so, ja, was das angeht. Ja, ich glaube auch. Und das ist auch, glaube ich, ein Ding, was viele von denen haben. Die haben mir ja auch gerade hier den Dingens gezeigt. Imad Karim. Ne? Wikipedia ist ja schon auch ein bisschen problematisch. Das ist ja durchaus auch nicht unbekannt, dass dann. Ja, dass es da eben gerade Streit drüber gibt, sozusagen, wie und welche Informationen da wie reinkommen und so. Also zumindest ja, kann ich das ein bisschen das nachvollziehen, dass sie da einen anderen Informationsstand hatten, ne? Ja. Gamergate hat ja auch sowas. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ja halt auch das Ding beim Imad Karim, der hat an dem Tag da ja auf jeden Fall vielen Leuten da, also der war auf jeden Fall, der hat hier den Leuten von PI News gesagt, dass sie ganz schlimme Werbung auf ihrer Seite haben und so. Also der war auch nicht so richtig zufrieden mit vielen von dem Kram. Aber du merkst das halt bei solchen Leuten halt auch, die kriegen die ganze Zeit nur zu hören, dass sie irgendwie furchtbar sind oder so von irgendwelchen anderen Heinis. Und die AfDs dann, sind dann die einzigen, die das ernst nehmen irgendwie, was die meinen. Und dann wundert man sich darüber, wenn die dann da rumsitzen. Also oder halt so eine Längsfeld dann irgendwie verarscht wird von irgendwelchen Leuten da, weil sie halt bei den bei der CDU oder bei den Grünen oder sonst wo halt da keinen Fuß auf den Boden kriegt, weil das ja alles furchtbar ist, was die jetzt irgendwie meint, weil sie kein ausreichender Fan von Migrationspolitik ist oder von Angela Merkel oder wovon auch immer. Mehrere Mitglieder der Vereinigung der freien Medien teil, darunter Michael Stürzenberger. Gegenüber Kontraste aber bestreitet die Partei, etwas mit dem Wahlhelfer zu tun zu haben. Das beteuert auch Vera Längsfeld. Wir finanzieren die Zeitung zum Teil selbst und zum größten Teil vom Geld unserer Unterstützer. Was muss man sich unter Unterstützer vorstellen? Privatpersonen. Aus nur private Spenden. Nichts anderes. Doch wer diese anonymen Spender sind, behält Längsfeld für sich. Ja, warte mal, Finanzamt, die kriegen alle Quittung, ey. Ja, ich meine, aber das kennt man doch mittlerweile, da ist irgendwie so ein Crowdfunding oder sowas vielleicht gestartet worden oder. Ja, vielleicht. Miteinander Bescheid gesagt, so, ich finde das nicht unwahrscheinlich, ja, dass das. Vielleicht von ist ja auch richtig, aber ich erinnere da nur an Gamergate und so, wo wir uns ja auch darüber aufgeregt haben, dass irgendwelche Journalisten da an Spieleentwicklerinnen spenden und umgekehrt und so weiter. Mhm. Das ist schon nicht uninteressant. Und von daher, wenn das jetzt alles nur AfD-Mitglieder sind, die da irgendwie diesen Verein unterstützen oder so, dann fände ich das schon wichtig zu wissen. Also, ja, da würde ich auch mal von ausgehen, ja. Dass das wenig CDU-Mitglieder sind auch. Ja, aber wäre es dann nicht irgendwie sinnvoller, wenn die AfD-Mitglieder an die AfD spendeten und die sowas selber finanzieren würden, statt so einen Affentanz da aufzuführen? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber dann sind sie sich ihrer eigenen Klientel so sicher, dass sie nur am Rand fischen wollen bei den anderen oder so. Sind es ja nicht die freien Medien oder so. Oder wahrscheinlich dann könnten sie selber nicht sagen, irgendwie macht mal eine Koalition mit uns, CDU oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, der Verein ist natürlich ein bisschen dubios, ja. Noch nicht mal vorhanden und ja, nicht eingetragen, nix. Ne? Ja, das ist hier ein sehr interessanter Artikel von Hubertus Knabe. Der hat sich hier mit den frisch gebackenen Abgeordneten im Thüringer Landtag von der Linkspartei beschäftigt. Erstmal schreibt er noch so ein generelles dazu, dass ja, also die Medienresonanz auf dieses ganze Ding halt eben so ist, so nach dem Motto, so ja, ist ja vollkommen normal irgendwie, dass die Linkspartei jetzt, dass sie da halt auch mit Respekt irgendwie behandelt werden, obwohl die halt von den DDR-Getreuen, die da ehemaligen, die da jetzt mit im Landtag sitzen, das eigentlich mindestens so kritisch beäugt werden müsste wie die AfD-Abgeordneten, die da jetzt im Landtag sitzen. Wenn nicht noch kritischer. Und das schreibt er hier halt eben mit auch mit ein paar Beispielen quasi mit Leuten, was die für eine Karriere gehabt haben. Der Witz ist, das fängt irgendwie immer an mit Studium des Marxismus, Leninismus. Das ist irgendwie das, was die alle machen mussten, wenn sie da damals in der SED irgendwo gerne so einen Posten zugesteckt bekommen wollten als irgendwo Bürgermeister oder sowas. Ja, besonders geil, wenn ich die eine, die seit 45 Jahren in der Partei sein soll, obwohl ja seit 30 Jahren erst die Grenzen offen sind. Also eine Kontinuität da drin hat. Ja, und früher dann eben auch bei der FDJ war und so weiter. Das ist tatsächlich ganz schön alte Kader, so teilweise fand ich auch sehr interessant, ja. Ja, eben, also halt wirklich Leute, die das quasi das entsprechende studiert haben, damit sie das dann machen konnten, weil es ist ja nicht so, dass man da irgendwo hingewählt wird oder so, sondern ja, die wollten da ja nur komplett linientreue Leute da haben. Ja, und das ist vielleicht auch nicht ganz nur von dem, wie soll man sagen, von der besseren Gesellschaft im Kommunismus beseelt ist, sondern auch vielleicht so ein bisschen von persönlichen Dingen. Ja, das merkte man wohl daran, meinte er doch, glaube ich, dass die Linke jetzt mit der CDU auch anfängt zu verhandeln, ne? In Thüringen. Nee, das hat die CDU ja dann doch, nachdem sie es erst nicht also erst hat sie es ausgeschlossen, dann hat sie es nicht ausgeschlossen und später wurde es wieder ausgeschlossen. Okay. Naja, aber es kam auf jeden Fall in Betracht offensichtlich da. Und ja, ich glaube, er hat dann noch Bezug drauf genommen. Ja, aber in dem Zusammenhang muss man halt auch immer wieder darauf hinweisen, dass es auch diesen schönen Wikipedia-Artikel Liste der ehemaligen NSDAP-Mitglieder in deutschen Parteien gibt. Also diese Kontinuität ist aus beiden Unrechtsstaaten in die Parteien unserer Republik rübergeschwappt. Das ist nicht zu leugnen. Ich kann es dann hier umlegen. Das hier ist auch ein sehr interessanter Text aus der Welt, wo es darum geht, dass jetzt Unterlagen aufgetaucht sind über China und die DDR. China war ja damals noch nicht so die Weltmacht, die es heute ist, aber auf jeden Fall ist das Ganze wohl so gelaufen, dass da 89, also die DDR-Führung gesagt hat, hier, das, was China da gemacht hat mit Platz des himmlischen Friedens, das war alles vollkommen in Ordnung. Das war nur Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Und ja, das fanden die halt prima in China. Und als sie dann Probleme gekriegt haben in der DDR, da gab es direkt das Hilfsangebot, dass man quasi sagt, so ja, sagt uns einfach, wie viele Arbeiter ihr haben wollt, dann schicken wir euch die vorbei. Also jede Menge Chinesen wollten sie uns schicken. Und quasi auch, wie hier drin steht, nicht gegen Devisen, sondern, also nicht gegen Geld, sondern quasi gegen Waren. Also die Chinesen sollten dann was fertigen und von den Produkten wollten sie dann in China halt ein paar Sachen dann wieder abhaben. Und ja, das ist auf jeden Fall im Endeffekt dann natürlich nichts draus geworden, aber wenn das vielleicht noch ein bisschen länger gehalten hätte oder so, wer weiß. Dann vielleicht schon, aber das ist auf jeden Fall hier das Schreiben von irgendeinem Diplomaten zu diesem Angebot von Ling Hangxiong, Minister für Bauwesen. Wie viele Millionen blochen Sie? Cool, die benutzen ja auch das SZ statt dem scharfen S wie die Linken heute. Äußerte das. Aber das ging aber vielleicht nicht anders das war ja bestimmt nur ein Telegramm oder so ein Kram. Ah, okay, das kann natürlich sein, ja. Das ist irgendwie. Vielleicht hat das einfach gefehlt. Es gibt, glaube ich, sowieso keine Umlaute. Also, ja. Stimmt. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Also will ich jetzt natürlich nicht komplett durchgehen, weil haben wir außer Staunen sowieso nichts beizutragen, aber kommt natürlich in die Quellen. Boah. Erinnern Sie sich an diese gigantischen Brüste? Na, Sie, unser Zuhörer, erinnern Sie sich an diese gigantischen Brüste? Worum kann es hier wohl gehen? Es geht um Videospiele. Ach so, ich dachte, es geht um Albträume. Ja, wir haben hier ein Interview mit Kate Edwards, die lange Zeit für die, wie heißt diese, IDG, die International Game Developers Ja, IGDA. Association, genau. Gearbeitet. Die ist jetzt so ein bisschen Sarkisian-mäßig unterwegs, so wie sich das anhört. Unterstützt Entwickler von Blockbuster-Spielen in interkulturellen Fragen. Diverse Produkte durch diverse Teams. Natürlich hat sie Morddrohungen erhalten. Und dieses Interview mit ihr in der Zeit, ja. Frau Edwards, was sind die schlimmsten Klischee-Vorstellungen über Gamer? Sie sind männlich, sie sind jung, sie spielen ihre Computerspiele im dunklen Keller, sie essen zu viel Fast Food und deshalb haben sie Übergewicht. Und wie sieht die Realität aus? Das Geschlechterverhältnis ist ausgewogen. Es gibt inzwischen sogar mehr Frauen als männliche Teenager, die Games spielen. Die Zielgruppe der 30- bis 40-jährigen Frauen wächst wie kaum eine andere. Und dann gibt sie sogar zu, dass diese Frauen eher Casual-Spiele spielen, aber es gibt auch viele Frauen, die Ego-Shooter spielen, ja? Kann sein. Ich wundere, wie er gefragt hat, ne? Er meinte doch irgendwie, Männer schießen Köpfe ab und Frauen sammeln Erdbeeren ein oder sowas. Ne? Sie bezeichnet sich selbst als das gute Gewissen der Industrie. Wieso? Wegen einem narzisstischen Komplex, nehme ich an. Aber das hat mit meiner Arbeit zu tun. Ich sensibilisiere Spieleentwickler dafür, wie ihre Spiele in anderen Kulturen wahrgenommen werden. Ich nehme mal an, sie arbeitet da zum Beispiel für Blizzard in China. Ja, momentan. Also nicht, dass da zu viel Freiheit in den Spielen dargestellt wird oder so. Und nicht, dass man da vielleicht auch noch eine Meinung äußern kann. Wer sind die Menschen, die das Spiel spielen werden? Wir haben alle unterschiedliche Weltansichten und unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Es kann also einen großen Unterschied machen, ob man ein Spiel für den deutschen oder für den chinesischen Markt entwickelt. Das halte ich für einen gewaltig beschissenen Ansatz, weil das so ein Industrieansatz ist. Und Ernest Hemingway hat sich auch nicht überlegt, was die Chinesen denken, wenn sie Der alte Mann und das Meer lesen, sondern der hat das, was er im Kopf hatte, gemacht und im Gegenteil, so in verschiedenen Markenbereichen oder so, da ist es ja eher so, dass der Trend dazu geht, ja, das weltweit gleich zu machen, ne? Die Autowerbung oder so wird ja auf Englisch heute ausgestrahlt, damit man da nicht mehrfach drehen muss oder so, dran arbeiten muss, ja. Und ich finde, er ist ja eher ein gegenläufiger Trend dann. Ist das ja auch gut beschrieben, schon über Jahre hinweg, die Tatsache, dass gerade diese ganzen amerikanischen Dauerempörten null Ahnung davon haben, was in anderen Ländern los ist. Ich erinnere da nur an so Auseinandersetzungen wie über das Wort Kant, was ja im amerikanischen Raum als Schimpfwort gilt und in England, Australien, hier in diesen Commonwealth-Ländern halt eben nicht als Schimpfwort gilt, sondern als irgendwas, wie man auch seine Freunde bezeichnen kann. Und wo die Leute halt auch dann komplett drüber abgehen, die Leichen, die sonst immer irgendwie von ja, Kulturkram und so reden, dass sie überhaupt null Plan von haben und nur ihren Amerika-Scheiß immer vor Augen haben. Mein Vorteil war, dass ich als Gamerin glaubwürdig war. Ich habe sehr früh ein Thema besetzt, um das sich sonst niemand gekümmert hat. Mein Feedback ist, wie ich es nenne, konstruktiv unverblümt. Ich sage, wenn wir es stattdessen so machen würden, wie ich es vorschlage, wird diese ganze Region hier in diesem Teil der Welt dein Spiel auch mögen. Ja, garantiert. Das hat bei den Leuten immer so... Weil das garantiert so damit zu tun hat, dass das irgendwie kulturell angepasst wird. Das hat ja auch immer so super funktioniert bei denen, ne? Dieses Einfallen irgendwo und dann sagen, ja, ihr könntet doch diesen riesen Markt erschließen und dann mag die Scheiße keiner mehr. Also, ja, genau, kauft sie ihm keiner. Ne? Ja. Ich meine, guck dir Filme an, was für ein Dreck produziert wird, nur weil chinesisches Geld drin steckt und keiner will die Filme. Wie ist dieser Matt Damon-Film mit der chinesischen Mauer? Grauenhaft. Ja, oder einfach nur, guckt euch an, was mit Star Trek jetzt los ist oder mit Doctor Who oder mit Star Wars oder so. Watchmen. Diese ganzen Nerd-Geschichten, die früher größtenteils Männer gut fanden und es dann irgendwann hieß, ja, aber ihr hattet doch diese riesen Möglichkeit hier, so viel mehr Leute mit mehr Minderheiten und mehr Frauen irgendwie dafür zu begeistern. Ja, und im Endeffekt, die interessieren sich einfach nicht dafür. Da könnt ihr einstellen, was ihr wollt. Es sind Rassen von verschiedenen Planeten dabei. Was wollen sie denn noch? Ey? Ja, erinnern Sie sich nicht an diese gigantischen Möglichkeiten? Hm. Was ist der schlimmste Fauxpas, den Sie je in einem Videospiel gesehen haben? Oh, da gibt es einfach zu viele. Stereotypische Darstellungen, Rassismus, Sexismus. Ich nehme gern Lara Croft aus Tomb Raider als Positivbeispiel. Die Macher des Spiels haben eine Figur, die als eine der sexistischsten Darstellungen von Frauen in Games überhaupt galt, gewandelt. Erinnern Sie sich noch an diese gigantischen Brüste? Körperlich sieht sie jetzt normal oder sagen wir mal weitestgehend normal aus. Das ist einfach Quatsch. Weitestgehend, ja. Ja. Vor allem, wie scheiße also, aus jetzt. Lara ist immer schon eine taffe Frau gewesen, die ihre eigenen Entscheidungen getroffen hat und die zeitweise halt durch die technischen Möglichkeiten begrenzt halt große Brüste hatte. Ja. Und sonst sind die, also die sind auch nicht, also es gibt Frauen mit so großen Brüsten, sagen wir es einfach so. Es ist jetzt nicht das so, dass sie so eine aufgepumpte Pornotante ist, sondern sie ist halt, das ist einfach eine Unverschämtheit, die im Nachhinein zu einer Sexismus-Ikone. Ja, das machen diese Leute auch alle. Also ich erinnere da nur an diesen uralten Beitrag damals von Nina Kiel in diesem Magazin für politische Bildung in Deutschland, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo sie genau dieses Ding, diesen Verlauf irgendwie von Lara Croft da auch so darstellen könnte, als wäre das irgendwie eine moralische Entwicklung und nicht eine rein technologische. Vollkommener Humbug, aber politische Bildung in Deutschland. Ja, ich finde auf jeden Fall heute, dass die überhaupt nicht mehr weiblich. Also das, die letzte Version, die ich gesehen habe, da sah sie irgendwie gar nicht mehr so richtig weiblich aus. Aber auch nicht männlich. Also von daher. Das Ding ist ja auch nichtssagend eben. Und ist ja. Nach dem ersten Spiel hat das ja auch nicht mehr dementsprechend verkauft. Das erste Spiel war noch so, oh, mal gucken, was ist mit Lara und so. Mhm. Und die Nachfolger sind nicht so gut gelaufen, wie man das gern gehabt hätte bei Eidos. Also. Dann gibt es natürlich auch noch die Abteilung darüber, dass die Spieler Frauen beleidigen und so. Das. Es wird dann nochmal ein vernünftiger Vergleich zwischen Grand Theft Auto und The Departed von Scorsese gezogen, wo gesagt wird, da ist ja genau so viel Gewalt und Glorifizierung drin. Dann wird Rape Day erwähnt und sie sagt halt, wenn sie irgendwie in einem Multiplayer-Game ist, benutzt sie ihr Mikro nicht, weil sie als Frau irgendwie nicht erkannt werden will. Ist halt auch so, in welchem Multiplayer-Spiel kannst du länger, also erfolgreich irgendwas spielen, ohne dass du dein Mikrofon benutzt? Aber, ja. Dann geht es natürlich noch um Gamergate, dass sie das FBI über Hasskommentare informiert hat. Ja. Diese fremde Kultur, also Gamergate, ist eine Bubble und eine Echokammer, in der sich alle zustimmen, in der sich sehr viel Frustration entlädt, wenn es nicht so gut läuft, in der sich die Frustration gegen eine bestimmte Gruppe entlädt. Zu Zeiten von Gamergate haben sehr viele Männer die Frauen in der Spieleindustrie beschuldigt, dass sie ihnen die Jobs wegnehmen und ihre Lieblingsspiele kaputt machen würden. Komplett gelogen, Kate, aber das weißt du, glaube ich, selber. Also mit dem Spiel kaputt machen, ist da schon ein bisschen was dran, aber. Ja, aber wir haben ja nicht die Frauen, sondern wir haben die Spieleindustrie, die Journalisten und alle, die daran beteiligt waren, denen haben wir gesagt, hört doch auf mit dem Scheiß. Und das ist was anderes, als sie zu beschuldigen. Ja. Wir haben gesagt, lass das einfach. Außerdem, genau das, was man der Dame jetzt direkt vorwerfen kann, halt, und auch dieser Firma, dieser IGDA, war halt eben, dass sie damals hervorgegangen ist aus dieser Firma UBM oder wie die hieß. Und das war irgendwie die Muttergesellschaft von dieser Geschichte, wo die Leigh Alexander dafür geschrieben hat. Gamasutra. Gamasutra, genau. Mit anderen Worten, du hast da irgendwie eine Firma, die vor oder eine NGO, die vorgibt, irgendwie die Interessen von Independent Games Developers irgendwie zu vertreten, die aber direkt an einem Wirtschaftsunternehmen dranhängt, was eine Zeitung unterhält, die auch sehr viel politischen Krempel da irgendwie raushaut. Und dass du dann quasi nur die Wahl hast, dich entweder diesen ganzen Kram da irgendwie zu unterwerfen und da mitzuspielen oder halt eben du davon ausgehen kannst, dass die da auf dich einprügeln und die IGDA dir nicht hilft. Und das ist eigentlich auch ziemlich übel bei dieser ganzen Nummer. Und die haben sich ja damals auch zumindest anfangs dafür stark gemacht, diesen Blockbot von der Randy Harper da als Blacklist einzusetzen. Da mussten sie dann zwar aus rechtlichen Gründen dann zurückrudern, aber so inoffiziell ist das quasi weitergelaufen mit dem Ding. Die haben ja sogar den Chef der IDGA Puerto Rico irgendwie gesperrt oder halt geblockt auf der Blockliste. Also nur weil er halt mal was Falsches gesagt hat. Und die Zeit will aber wissen, ändert sich denn das Klima? Und sie sagt, ja, besonders im Independent-Game-Bereich, wo es sehr viel Innovation gibt und auch die emotionale Wirkung von Games eine größere Rolle spielt. Hat das etwas mit dem steigenden Frauenanteil zu tun? Absolut. Nicht nur das. Diese Independent-Szene ist insgesamt sehr vielfältig. Deswegen kommen so viele interessante Ideen aus diesem Bereich. Game-Entwickler müssen so vielfältig sein wie die Menschen, die Games spielen. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Das ist einfach traurig. Das zeigt, dass die Leute keine Ahnung von Kulturgeschichte haben. Also die Maler und die Schriftsteller waren auch nie so vielfältig in unserer Geschichte bisher, wie die Leute, die es gelesen haben. Es hat trotzdem funktioniert. In euren Augen natürlich nicht, aber ja. Naja, wo soll das hinführen? Ne? Zu Einheitsfiguren oder so? Blau gegen Rot oder... Ja, der beige Würfel, der war doch zu Gamergate, gab es immer den beigen Würfel. Der am Ende der einzige wahre Protagonist sein kann. Mit beigen Punkten gebrochen ist. Und dann gibt es hier noch einen Korrekturhinweis unter dem Artikel. In einer früheren Fassung des Artikels war zu lesen, dass es in Grand Theft Auto Extrapunkte für das Erschießen einer Prostituierten gäbe. Richtig ist, man kann sich sein Geld von ihr zurückholen, wenn sie tot ist. Ja, war das nicht sogar mal ein Ding, was die Sarkisian behauptet hat? Ja, es ist halt lustig, dass so Sachen euch immer wieder passieren, Medien. Dass ihr einfach mal schreibt, was irgendwer mal behauptet hat und dann hinterher müsst ihr zurückrudern, weil jemand, der Ahnung davon hat, euch sagt, nee, so ist es nicht. Tja, die könnten da noch viel mehr zurückrudern eigentlich. Aber ja. Bis zum Rand und dann über die Kante am besten. Können Sie mal eine ganze Galeere für benutzen, zum Rudern. Ja, dieses hier fand ich sehr lustig. Also es gibt ja gab ja damals diesen Konzern Gorka, den wir ja dann zugrunde gerichtet haben, beziehungsweise Peter Thiel. Und der wurde ja schon ein paar Mal jetzt verkauft und der aktuelle Eigentümer hat jetzt dem Gorka-Medium Deadspin, was wohl irgendwie ein Sportportal war, gesagt, sie sollen jetzt bitte mal aufhören, über irgendwelchen Kulturkram irgendwie zu schreiben und sie sollen jetzt nur noch einfach über Sport Bericht erstatten. Und das hat ja die Heinis da in dem Laden so getriggert, dass sie irgendwie eine Gewerkschaft gegründet haben und alle irgendwie gesagt haben, sie wollen nicht mehr. Jetzt haben sie irgendwie 9 angestellt gehabt bei Deadspin und der hat gleich wieder gekündigt, nachdem ihm irgendwelche Leute bei Twitter halt gesagt haben, dass er doof ist, weil er da jetzt arbeitet, von wegen so Streikbrechen und so weiter und so fort. Und der Witz ist, dass dieser Typ halt eben über dieses wirklich Mobbing, was man eigentlich quasi sagen kann, also die halt wirklich auf ihn eingepeitscht da sind, also lauter so Sachen, was mein Gamergate halt damals vorgeworfen hat, dass es mit den Leuten macht, er sich da komplett für bedankt hat und so even thanked the trolls, also er hat sogar sich bei den Trollen bedankt. Danke für die Avalanche of Negative Comments, also für die ganz vielen negativen Kommentare, die ich bekommen habe, inklusive welche, die mich als Scab, also als Streikbrecher bezeichnet haben, hat mir geholfen, neue Freunde zu machen. Ja, ich bedanke mich auch für die Insights, also für die Beleidigungen. Ich einfach nur wow, also. Das gerade so ganz ernst manchmal sind nicht. Ja, getting destroyed on Twitter has turned out to be a super positive thing. Also wenn die einfach damals 2014 bei Gamergate sich so verhalten hätten, dann wäre die Sache nie groß hochgekocht. Dann wäre es noch ein paar Tagen erledigt gewesen. Danke für die Kritik und fertig. Das ist ja jetzt auch nicht nur auf Deadspin selber beschränkt. Also Kotaku hat ja auch deswegen Druck. Also die neuen Eigentümer dieser ganzen Seiten möchten eigentlich ganz gerne, dass die Sportseiten über Sport schreiben, die Games-Seiten über Games und halt nicht über philippinische Außenpolitik. Vielleicht bringt das ein paar von den Leuten bei Kotaku ja dazu, irgendwie zu gehen, und dann kommen da gute neue Leute hin. Man kann die Reichweite der Seite für irgendwas nutzen, vielleicht so eine Art Redeeming Arc für Kotaku, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die werden das zugrunde richten. Ja, das ist mal ein positives Beispiel. Das kommt hier vom Zuschauer Miata Muck von Twitter. Einfach mal ein guter Artikel. Muss ja auch mal sein. Dass der Film Joker sexistisch ist und gewaltverherrlicht, wussten Kritiker schon, bevor sie ihn gesehen hatten. Die gute Gesinnung will das so. Also wir sehen schon, in welche Richtung das hier geht. Triggerwarnungen münden in Zensur, ist eine Bildunterschrift. Wie arm das Kino wäre, wenn nur noch Filme gedreht würden, die von den Zuschauern nicht falsch interpretiert werden können, erscheint da als dringliche Frage. Die Kritik ergibt sich dem kindlichen Bedürfnis nach Erzählungen, die keinen Zweifel daran lassen, wer auf welcher Seite steht und wo sich der Zuschauer zu positionieren hat. Differenzierte Charakterstudien im Film scheinen trotz ihrer langen Tradition nur noch bedingt erwünscht. Ein Feel-Good-Movie, in dem Gut und Böse sich klar unterscheiden, hätte die Gemüter sicherlich weniger erhitzt. Kann ich nur empfehlen, den zu lesen und einfach mal so für ein bisschen frische Luft, dass es auch sowas gibt. Finde ich gut. Ja, wird ja auch mehr. Die Kritik und so bei Asterix, lassen sie das so hintenrum einfließen, indem sie die Tochter von Vercingetorix ins Spiel bringen mit dem neuen Asterix-Heftchen. Und ich weiß nicht, ob du dann mal reinscrollen kannst, dann kann man ja auch ein Bild sehen, glaube ich, von dem Mädel irgendwo, zumindest bei Asterix kommen. Ja, es ist so eine junge Frau eben und die in der Welt hier, die den Artikel geschrieben hat, die bemerkt irgendwann, dass man am Anfang noch meint, es handelt sich um eine Feministin, aber dann merkt, dass es doch nur eine freche Göre ist. Ja, das fand ich auch ein bisschen zutreffend oder passend so. Also, neue Asterix ist raus, wer den lesen möchte mit Femininchen, ja, ist bestimmt nicht schlecht so. Ja, aber wenn ich hier unten schon den Satz lese, ey, Comic-Fans und eigentlich alle Verehrer von Formaten, die ursprünglich für Kinder gemacht waren, eine überhebliche Eingeschworenheit aus, dass man wenig Lust bekommt, sich damit zu beschäftigen. Wie scheiße kann man sein, dass man Comics nur auf Kinder reduziert? Das ist diese unsagbare... Sie ist pissig über die Geschichte und deswegen hat sie das Medium einfach mal eben kaputt geschrieben. So. Ja, das ist wie diese Leute, die immer sagen, ich gucke keine Zeichentrickfilme, die sind ja für Kinder, und dann haust du ihnen Akira um die Ohren und denkst dich so, ach du Scheiße, was ist das? Ja, die regen sich ja auch noch drüber auf, über den Typen vom Piratenschiff wegen den Lippen und so, ne? Weil das ist ja skandalös rassistisch. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ja, und Methusalix ist ageistisch und so weiter und so fort. Wir werden diese ganze heteronormative Geschichte, dass da irgendwie überall Frauen mit Männern zusammenleben, das geht auch nicht so weiter. Und die Klischees, so weiter. Go away. What the fuck? Jazz. Ja, ich glaube, das hast du eingereicht, Mamon. Nö. Okay. Ich bin eigentlich ziemlich sicher. Jazz. Also ich hab's nicht eingereicht. Preis, warst du's? Ist Preis? Nee, zu Jazz habe ich nichts. Das ist keine Musik, Jazz. Was macht ihr denn hier? Das ist ganz schön meta. Ich denke mal, da hat irgendjemand... das ist auf jeden Fall Critical Studies gemacht, in Improvisation hier. Also klingt nach Kulturmarxismus. Community ist ein Dialog, auf jeden Fall. Immer alles neu aushandeln, so. Zwischen den gesellschaftlichen Gruppen. Ja, es klingt schon sehr nach kritischer Kulturkritik auf jeden Fall. Okay, Mamon, du hast es wirklich eingereicht. Und zwar sollte es eigentlich in dem Artikel gehen um Original Play. Oh, interessant. Aber stattdessen Jazz, das ist ja irgendwie auch cool. Also. Woher weißt du das jetzt? Ich habe in unser Forum, Vorbereitungsforum geguckt. Ich glaube, du hast einfach irgendwie vielleicht bei dem Archiv einen Buchstaben. Ja, kann sein. Oder irgendwie sowas. Aber wenn es um dieses Play geht, dieses Spiel, ja, das haben sie jetzt in Brandenburg wohl auch auf die Verbotsliste gesetzt. Das kommt also zu langsam, wird das ausgespült, so ungefähr aus den Kitas und so. Ja. Ich habe aber gerade auf dem Spiegel zum Beispiel gelesen, man soll auf keinen Fall das verbieten, weil das ganz toll ist und man darf so ein tolles Erlebnis finden. Also es geht ja offensichtlich darum, dass man sich mal ein bisschen berührt kennenlernt und so weiter, den anderen Menschen mal irgendwie ein bisschen näher. Das finde ich ja noch in Ordnung, aber es müssen ja nicht irgendwie fremde Leute sein. Das finde ich dabei komisch. Ich finde das definitiv auch komisch, weil das wird ja so bezogen darauf, dass Tiere auch so spielen. Nur Tiere tun das halt in den ersten paar Wochen. Tiere riechen sich auch am Arsch rum, ich weiß nicht. Ja, aber die Tiere tun das auch in den ersten paar Wochen ihres Aufwachsens und die tun das mit Gleichaltrigen und vielleicht noch mit den Eltern. Ja, ja. Also irgendwie so. Aber ja, nicht mit Tieren von der fremden Herde oder so wahrscheinlich schon mal. Ne? Und auch nicht, wenn die schon 3 Jahre alt sind, um in den Kindergarten zu gehen, dann, oder noch älter. Das ist, ich weiß nicht, dann. Ja. Dann hast du ja auch schon. Auch und so. Eben, du hast ja schon so eine Privatsphäre dann entwickelt auch und boah, ich hätte das als Kind hätte ich gesagt, fickt euch, geht weg, ich mach da nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, hier haben wir mal wieder Banana Sucuk. Banana Sucuk in ihrer Lieblingsrolle, die missverstandene Königin der Missverstandenen. Weil, ich muss mal kurz wenden, weil es mich leider doch nervt. Ich schreibe seit Monaten darüber, wie Antifeminismus scheint irgendwie was für Ameisen zu sein. Ich nehme mal an, das soll Antifeminismus heißen. Einstiegstor nach rechts ist. Vor 3 Wochen habe ich auch im Halle-Kontext dazu was analysiert. Es gibt x Threads von mir dazu. Das Thema zu verkaufen ist bzw. war so schwierig. Wie oft habe ich Sachen dazu gepitcht? Und jetzt gibt es einen Artikel von einem Mann, Wochen später, und plötzlich ist das Thema relevant. Spannend, wirklich. Und thanks for nothing, I guess. Das ist schon traurig. Ne? Wenn wo ist denn diese Relevanz? Wo ist denn der Artikel da? Ach, das war ARD, glaube ich, oder sowas. Ja, Tagesschau-Interview, das haben wir letzte Woche sogar besprochen. Okay. Und Jasmina ist halt echt sauer, weil sie hat sich so dran abgearbeitet und ist nicht in die Tagesschau eingeladen worden. Und jetzt, und da unten drunter haben wir gleich auch eine Bekannte, die auch einen Artikel geschrieben hat. Bestimmt wegen Übergewicht. Beim letzten Stream besprochen haben. Und die sagt halt, hatte ähnliche Feelings, als ich das Interview der Tagesschau las. Gleicher Inhalt wie meines. Aber es scheint noch immer wertvoller, wichtiger zu sein, wenn das Gespräch von einem Mann geführt wird und es einen Experten gibt und nicht zwei Expertinnen. Ja, ist so. Ja. Penis, das ist die Peniskraft. Die haben wir einfach. Die hängt zwischen unserem Bein und wenn wir sie brauchen, rufen wir sie ab und dann kriegen wir die Jobs bei der Tagesschau und nicht an Jasmina oder Maraisi Kaiser. Ja. Fand ich einfach nur lustig und auch mal was Humoriges zwischendrin. Ja, und ich meine, was wollten die da auch machen? Wieder sagen, Gamergate ist an einem schuld oder was? Ja, das hat der Mann ja auch gesagt, nur sie haben halt keinen E-Fame dafür bekommen und das finden sie doof. Ja, weil ja wie jeder weiß, bei Gamergate die Frauen alle nur betroffen waren. Ja, dieses hier fand ich sehr lustig diese Woche. Der Shahak Shapira weist uns hier darauf hin, dass die Sophie Passmann hier Werbung für Shell macht, wegen der Shell-Jugendstudie, haben die sich nämlich irgendwie sie und den Mr. Wissen to Go, von dem ich persönlich auch sehr wenig halte. Oder er bei vielen Leuten ja so hoch im Kurs steht als irgendwie der einzig Vernünftige von diesem ganzen Funkkosmos oder so. Für mich ist der, ja, steht er da vielen Leuten ja nicht in nichts nach, aber auf jeden Fall ein wenig nach. Und ja, er schreibt jemand so, ihr sagen, dass der CEO von Shell keine junge schwarze Frau ist, was ich sehr witzig finde in Bezug auf dieses dämliche Buch, was sie geschrieben hat, mit von wegen alte weiße Männer, ein Diskursversuch oder irgendwie so. Eine der dreckigsten Firmen überhaupt kauft Influencer wie Sophie Passmann und Mr. Wissen to Go, um sich reinzuwaschen. Naja, auf jeden Fall, um sich bei den jungen Leuten, bei den Kids beliebt zu machen. Bei Shapira, ist das eine Sendung? Keine Ahnung. Zähle ich einige Gründe auf, warum Shell richtig dreckig ist, schreibt er. Ist zum Beispiel ein Ölkonzern. War das nicht der Konzern, wo der South Park dann in der Kamera gesagt hat, so, I'm sorry? Nee, das war BP. Also, genau, I'm das sorry. War British Petroleum wegen dem Oil-Spill. Naja, aber Shell hat auch genug Oil-Spills gehabt. Ich weiß noch, damals wollten sie doch diese Ölplattform versenken und haben dann irgendwie richtig Gegenwind bekommen, die Brent Spa. Aber hat sich keiner gemeldet von denen, ne? Auf den Tweet? Frau Passmann jetzt? Also? Weiß ich gar nicht. Jetzt wahrscheinlich nicht. Höchstens mit neuen Menschen oder so. Was würde der prominent oben stehen, oder nicht? Ja, vielleicht mit neuen Menschen. Also weiß ich selber irgendwie darüber geredet, ohne das da zu verlinken. Ja, dieses Jahr war auch. Nee, sag noch. War es noch zum Wie hat jemand so schön diese Woche auf Twitter gesagt, wenn Sophie Passmann die Alternative ist, möchte ich doch lieber die alten weißen Männer behalten. Ja, schön gesagt. Yay. Ja, das war diese Woche auch ganz interessant. Es gab hier diesen Bericht darüber, über die Emma Sulkowitz, das Mattress Girl, für die Leute, die sich noch erinnern. Die soll jetzt hier angeblich irgendwie bei Tinder einen Konservativen kennengelernt haben und sich dann mit dem getroffen haben, um ihn irgendwie kritische Fragen zu stellen und sich irgendwie mit dem eingefreundet haben. Der nennt sich hier in dem Ding Chat. Also es gibt hier irgendwie so ein so Chat wie das Ding von den Incels, Chat. Und ja, das wird hier irgendwie so beschrieben. Er sagt, er wäre Chat und und wir sind alle so lustig. Und jetzt irgendwie hat ihr das Buch von dem Jonathan Haidt irgendwie so gefallen. Da ist sie zu einer Lesung von ihm hingegangen und hat sich mit ihm unterhalten und so. Und die schreiben jetzt hier also quasi, dass sie jetzt irgendwie sich zur guten Seite quasi irgendwie wandelt oder so, aber sie schreiben auch in dem Artikel, dass die Vermutung auch noch besteht, dass das auch nur so ein Performance-Stück irgendwie sein soll. Also, dass man sich nicht zu sehr wundern soll, wenn sie dann irgendwie, also steht jetzt so nicht hier nicht drin, aber ich denke mal, das ist damit impliziert, dass man sich nicht so wundern soll, wenn sie dann demnächst irgendwie um die Ecke kommt und sagt, ha, ich habe euch nur ausgetrickst und jetzt sage ich die Wahrheit, ihr seid alles Nazis oder irgend so ein Kram, also würde mich überhaupt nicht wundern, auf jeden Fall bei der. Und ich finde es auch lustig, wie sie dann hier halt quasi jetzt zwar nicht über den grünen Klee gelobt wird, aber doch halt quasi geschrieben wird, so es wäre gut, dass man sich dann da jetzt irgendwie mit anderen Dingen irgendwie beschäftigt und da aufgeschlossen ist und so, wo ich mir halt bei der Alten immer auch denke, was die sich alles geleistet hat, die gehört eigentlich in den Knast dafür. Also, die Männer machen immer wieder die Tür auf, ne? Ja. Aber nein, ist es. Ja, also allein dieses ganze Martyrium da, was der Typ Paul Nungesser hieß der ja, das war der, den sie da beschuldigt hat, das war auch ein deutscher Staatsbürger in Amerika, wo das da gewesen ist, an der Universität, ich weiß gar nicht mehr, war es eine New Yorker Universität? Ja, irgendeine Universität in Amerika auf jeden Fall, wo sie da diese Art Geschichte da gemacht hat. Und diese Nummer war ja schon tot, als sie damit angefangen hat, weil sie da der Typ ja irgendwelche Nachrichten noch von ihr auf seinem Telefon hatte, wo sie dann quasi nach dieser angeblichen Vergewaltigung da noch ganz normal mit ihm halt geredet hat und ihn bei sich haben wollte und so ein Zeug. Und deswegen war das ja rechtlich schon komplett gegessen, die Nummer. Und da hat sie dann mit ihrer komischen Sache da angefangen und da ein Drama draus gemacht. Ja, bei Gina Lisa auch so, ne? Das ist irgendwie in sämtliche sämtliche Medien gekommen, ganz groß als irgendwie Kunstaktion und Fortschritt und Befreiung und was weiß ich nicht, was für ein Scheiß. Und dann waren sie alle plötzlich wieder ganz ruhig, als dann die Wahrheit darüber ans Licht gekommen ist. Und also ich finde es unmöglich eigentlich, dass sie noch so einen guten Stand hat, die Dame. Also Sinneswandel hin oder her. Also es tut mir furchtbar leid. Ja, da bin ich komplett bei dir. Die Frau hat das Leben von jemandem zerstört und sollte keine Medienfigur sein eigentlich. Hasen, ja, aber die richtigen. Hasi, bleib hier. Ja, der Deutschlandfunk. Deutschlandfunk erklären ist das jetzt. Hass ist doch eine Meinung, aber nur, wenn man das Richtige hasst. Als hätten wir es geahnt. Schuld am Rassismus ist der Rassist. Auf der liberalen Seite der Gesellschaft hat sich das Gefühl durchgesetzt, dass man solchen Menschen vor allem mit Verständnis, Einfühlung und Zuhören begegnen sollte. Und das heißt, mit dem Versuch, den Hass einzudämmen und zu therapieren. Denn, so das dahinterstehende schlechte Gewissen, ist die liberale Gesellschaft nicht vielleicht selber schuld daran, wenn sich viele Menschen von ihr abwenden? Die Antwort ist ganz einfach. Nein, sie ist nicht schuld. Schuld am Rassismus ist nicht die liberale Gesellschaft. Schuld am Rassismus ist der Rassist. Und was spricht dagegen, solche Rassisten zu hassen? Ja, die Ursachenforschung sieht aber anders aus, wa? Erstens, liberale Gesellschaft sehe ich nicht. Ich sehe eine Gesellschaft, die sehr strikt mit sozialen Sanktionen um sich schlägt, sobald jemand aus der Reihe tanzt. Und auch diese Frage ist meiner Meinung nach ein Strohmann. Ist die liberale Gesellschaft da selber dran schuld? Weil die liberale Gesellschaft, die ist ja nicht, also die muss sich ja nicht so ausformen, wie sie das momentan tut. Auch eine liberale Gesellschaft kann trotzdem sagen, du, wir möchten selber gerne entscheiden, wer hier einwandern darf und wer nicht. Zum Beispiel. Das kann die auch. Ne? Liberal heißt nicht die Abwesenheit von allen Regeln. Ja. Der Hass, um den es hier geht, ist kein Affekt, kein bloßes Feindschaftsgefühl und keine Zerstörungswunsch. Es drückt sich in ihm die kompromisslose Entschiedenheit aus zur Verteidigung des Individuums, der Freiheit gegen die Tradition und den Zwang. Ja, und mein Hass, da drin drückt sich die kompromisslose Entschiedenheit aus zur Verteidigung des Individuums und der Freiheit und der Tradition gegen den Zwang. Ja, genau. Und das ist dann böse, weil ich eins anders habe. Verstehe ich nicht. Genau, weil du hast nicht liberal gesagt. Die neue Rechte will die freiheitliche Demokratie durch einen autoritären Staat ersetzen. Das lese ich immer wieder. Steht das bei der AfD so? Oder? Ist das so eine Geschichte, die ihr euch aus dem Arsch zieht, um zu verschleiern, dass ihr selber gerne einen viel autoritäreren Staat hättet? In dem ja, außerdem Leute über den autoritären Staat werden wir gleich noch so einiges hören. Also jetzt nicht von AfD-Seite. Wir müssen wieder hassen lernen, und zwar richtig. Und das heißt nicht jene Menschen, die vermeintlich weniger wert sind als wir, sondern jene, die bestimmen wollen, wer mehr und weniger wert ist, die glauben, uns sagen zu dürfen, wie wir leben sollen, wen wir lieben, mit wem wir zusammenleben dürfen. Wer glaubt, dass der Hass generell von gestern ist, der glaubt auch an die Unumkehrbarkeit der Geschichte und der demokratischen Zivilisierung. Ja, ja, genau. Das ist genau der Grund, warum ich kämpfe. Der Hass sorgt für demokratische Zivilisierung. Geil. Jetzt nee, aber einmal, ne? Ich kämpfe doch gerade hier in diesem Moment genau gegen die Leute, die bestimmen wollen, wer mehr und weniger wert ist. Die glauben uns sagen zu dürfen, wie wir leben sollen, wen wir lieben und mit wem wir zusammenleben dürfen. Genau gegen diese Leute kämpfe ich. Nennt sich intersektionaler Feminismus. Ja. Aber Jens sieht das anders. Ja, das ist schon richtig, der internationale Feminismus und seine ganze Denkschule da, die teilen hier jeden in irgendeine komische Gruppe ein und ja, davon ab ist ja ihre Definition von Rassismus auch gar nicht mehr kongruent mit Fremdenfeindlichkeit. Das finde ich sowieso auch komisch, äußerst komisch. Den habe ich nicht eingereicht. Nee, den habe ich eingereicht. Frieda Ackermann ist ja oft mein Gebiet von den neuen deutschen Mädchenmachern. Es geht drum um Sarrazin und dass der gesagt hat, Leute sind schlecht integriert und dass das ganz böse und rassistisch ist. Wenn wir angeblich schlecht integriert, mussten fassungslos mit ansehen, wie manche das als berechtigte Polemik abtaten. Wir lasen nüchterne Faktenchecks zu den steilen Thesen und entfuhren die genaue Geburtenrate des Einwandererstamms der Türken. Ich arbeite beim Tagesspiegel und las in meiner Zeitung, Sarrazin habe mindestens in der Tendenz recht, was die Geburten angeht. Ja, Frieda, wer sind denn die Familien mit den 5 bis 8 Kindern? Ich meine, da beißt die Maus keinen Faden ab. Warum sind 75% der neu eingeschulten Kinder in Frankfurt, haben die einen Migrationshintergrund? Das ist nicht, weil die Deutschen da weggezogen wären oder so. Rassismus ist nicht unfair, es verstößt gegen geltendes Recht. Ja? Eigentlich sollte der Umgang mit Rassismus keine Ansichtssache sein. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat. Freiheit ist ein hohes Gut, aber der Schutz von Minderheiten vor Diskriminierung und rassistischer Beleidigung ist es auch. Das Problem ist, wir setzen Letzteres in Deutschland kaum durch. Ach was. Das Land, das sich selber Köterrasse nennen lassen muss aber andere Leute wegen Verhetzung verurteilt, weil sie was über Muslime verallgemeinern, das setzt auf keinen Fall irgendwie Regeln gegen Rassismus durch. Was viele nicht wissen, es gibt eine völkerrechtlich bindende Erklärung gegen Rassismus, die Deutschland vor 50 Jahren unterzeichnet hat. Allerdings scheint die Bundesregierung diese eher als Empfehlung zu betrachten und weniger als rechtlich bindend. Und dann wird wieder Sarrazin bemüht, dass der halt nicht verurteilt worden ist. Die Position des Ausschusses war eindeutig. Sarrazins Aussagen zeigten ein rassistisches Menschenbild, das nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt sei. Wenn die deutsche Justiz das anders sehe, müsste Deutschland seine Grundsätze und Verfahren bei der Strafverfolgung von Rassismus überprüfen, hat die UN gesagt. Und ich sag UN, weißt du, mach doch deinen eigenen Scheiß. Ja. Ja, ich hatte letzte Tage noch gelesen zu dem Thema, dass das ja eine Meinung im Prinzip, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung aus dem Grundgesetz natürlich schon okay wäre, aber speziell solche Sachen wie allgemeines Gleichbehandlungsgesetz oder so, eben die rechtliche Lage etwas ja sehr verändert hätten in Deutschland oder sicher auch in anderen Ländern. Das kommt ja häufig von der EU oder so. Und da ging es zum Beispiel darum, dass ja die Beweislage sich teilweise eben dadurch umkehrt, dass man beispielsweise Arbeitgebern eben sagt, sie müssen jetzt belegen, warum sie den Transmenschen nicht benachteiligt haben oder so. Mhm. Also eine Art von Umkehrung der Beweislast. Ja, insofern auf jeden Fall einen Schritt weiter und vielleicht zu weit. Ich weiß nicht genau, wie soll man das halt auch auf Dauer machen? So. Wenn ich jetzt ratlose Gesichter sehe, die völlig perplex fragen, wo auf einmal all die Rassisten und Neonazis herkommen, werde ich wütend. Ernsthaft, wie ignorant muss man sein, um all die Jahre nicht bemerkt zu haben, wie sich nicht nur im Osten die Angst vieler Deutscher vor dem Aussterben breit gemacht hat oder wie weit die Ressentiments gegen Muslime in die Mitte der Gesellschaft reichen. Das kann ja auch nie sein, dass die Muslime vielleicht vor der eigenen Tür markieren müssten. Sondern das sind ja alles Ressentiments und Vorurteile, nur weil die Leute nicht kennen oder bla bla bla. Aber irgendwie, wenn eine ganze Gesellschaft sagt, hier, mit den Leuten hier haben wir irgendwie zunehmend Probleme, dann ist das irgendwie nicht wichtig. Nur was diese Leute sagen, die als Gäste hergekommen sind. Ach, Frieda. Höchste Zeit, den ideellen Unterbau für ethnische Säuberungsversuche rechtlich anzugehen. Also vom Kritisieren der Muslime zur ethnischen Säuberung sind es nur, also und das passt hier genau, das schlägt ja genau in die gleiche Kerbe. Dresden hat einen Stadtverordneten, glaube ich, der Partei. Und der hat einen Antrag gestellt, dass Dresden den Nazi-Notstand erklären soll, weil in Dresden halt so viele Nazis sind offensichtlich. Ja, 60 Überfälle waren es wohl im letzten Jahr dort, ne? Okay. Und davor im Jahr 50. Und ich muss auch sagen, Dresden ist der einzige Ort, an dem ich jemals irgendwie offen agierende Neonazis gesehen habe, die da durch den Bahnhof marschiert sind 1990. Ja, also es wird gefordert, dass die Gleichwertigkeit aller Menschen nicht bestritten werden darf, soziales Miteinander, Interessen benachteiligter Gruppen, Bürgerschaft und zivilgesellschaftliche Bündnisse, Opfer rechter Gewalt sollen Hilfe bekommen, Täter verfolgt werden, Verbreitung menschenfeindlicher und extrem rechter Einstellungen auf öffentlichen Plätzen soll nicht unwidersprochen zugelassen werden, gleiche Chancen im Bildungssystem und im Stadtdialog für alle. Und das Programm Wir entfalten Demokratie sowie der 10-Punkte-Aktionsplan der Städtekoalition gegen Rassismus sollen umgesetzt werden. Die Zivilgesellschaft muss mal wieder gestärkt werden. Ne? Das steht, glaube ich, auch noch drin. Ja, Nazi-Notstand in Dresden, was heißt das genau? Das heißt, dass wir ein ernsthaftes Problem mit Rechtsextremen und Extremrechten in dieser Stadt haben. Das sollte ja außer Frage stehen nach 5 Jahren Pegida, diversen Terroranschlägen und Terrorgruppen. Und alltäglichen Nachrichtenmeldungen über Hakenkreuze und Hitlergrüße. Wir haben ein Nazi-Problem in Dresden und müssen dagegen was machen. Ja, also, aber er sagt halt, dass wir alle zu feige sind, um da was zu machen und dass wir da irgendwie und dass auch ständig gesagt wird, man dürfe Rechtsextremismus nicht ohne Linksextremismus denken und solche Sachen. Also das Übliche wieder, der Feind steht rechts und wir müssen irgendwie tollen Aktivismus machen, um was dagegen zu tun. Puh, was das bringt, einen Nazi-Notstand ausrufen zu wollen, da kann dann jeder selber entscheiden, wie ja, sinnvoll er das findet. Normalerweise ist ja ein Notstand irgendwie so ein Zustand, wo man dann andere Gesetze hat oder so, wo Bürgerrechte außer Kraft gesetzt sind oder so. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja, oder wie halt bei diesem Klimanotstand, das ist ja wohl schon so, dass manche Städte halt Feuerwerke und sowas abgesagt haben. Also ja. Es ist in großen Teilen. Auch ohne das Wort Notstand in deren Kompetenz das zu machen oder nicht, glaube ich. Ja, aber ich denke, vieles von dem, was hier gefordert wird, ist ja auch schon so. Also es gibt Initiativen gegen rechts, zivilgesellschaftlich, bla bla, die Täter werden verfolgt, den Opfern wird geholfen. Also. Naja. Ja, mehr hilft mehr. Ja, das hier ist so eine Randnotiz, um mal zu sehen, wie das in Deutschland teuer werden kann, wenn man das Falsche macht. Also 500 Euro muss eine 61 Jahre alte Frau an ein Kinderhospiz zahlen, weil sie nach der Geschichte in Chemnitz einen Facebook-Post geteilt hat, auf dem der Haftbefehl zu sehen war, der ja aus irgendwelchen dubiosen Quellen in die Öffentlichkeit gelangt war damals. Ich finde das ziemlich interessant, dass man fürs Teilen allein halt so eine hohe Strafe bekommen kann. Auch wenn man, die Frau war nach Angaben des Gerichtssprechers nicht vorbestraft, sie habe angegeben, nicht gewusst zu haben, dass das strafbar ist. Und zudem sei der Urheber des Facebook-Beitrags sehr milde bestraft worden. Und das ist so der Satz, wo ich mich da wirklich frage, ob manche Leute noch alles auf dem Zeiger haben, weil. Wie milde denn? Man kann, das steht hier leider nicht, aber man kann ja nicht jemanden, der was teilt, milder, härter bestrafen als denjenigen, der es in Umlauf gebracht hat. Also das halte ich nicht für rechtsstaatlich haltbar. Ich hoffe, die Frau geht irgendwie in eine höhere Instanz. Ich jetzt aber auch nicht von ausgehen, weil wenn er das veröffentlicht, das ist eigentlich eine schlimmere Tat, sondern dann wäre ja milde, also 500 Euro wären ja für ihn immer noch milde. Aber vielleicht hat er ja trotzdem 1000 Euro bezahlt und es ist immer noch milde. Also das halte ich jedenfalls für möglich. Ja, der Islamophobie-Report, da hat die Europäische Union eine türkische Organisation damit beauftragt, beziehungsweise den türkischen Staat, der durfte sich eine aussuchen, eine Organisation, die dann diese Beauftragung bekommen hat, und einen Islamophobie-Report zu erstellen. Und obwohl man das ja gar nicht denken würde, haben die doch glatt das Wort Islamophobie benutzt, um gegen Leute, die Kritik am Islam üben, vorzugehen, selbst wenn diese Leute selbstgläubige Muslime sind. Wer hätte das gedacht? Ja, das ist hier auf jeden Fall passiert. Und so Leute wie die Seran Artisch, die sind da genannt worden als islamophob. Ja, was ist islamophober als eine eigene Moschee zu eröffnen? Ist doch ja, völlig klar, oder? Total. Und was macht hier die Wanderwarze? Was ist der? Ja, die kommt in dem Video vor, aber das Video hatte, glaube ich, damit jetzt direkt nichts zu tun. Ja, okay. Oh, ich habe gleich den nächsten Punkt aus einer ähnlichen Richtung. Das Repräsentantenhaus hat diese Woche den Völkermord an den Armeniern verurteilt und dafür von Erdogan auch böse Schimpfe geerntet, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es getan haben. Man darf das nicht vergessen und so tun, als wäre das irgendwie. Ich habe gerade die Woche auch eine Doku drüber gesehen. Diese Leute, die man da in die Wüsten deportiert hat, um sie verhungern zu lassen. Das ist schon so zynisch, einfach zu behaupten, nee, das waren wir nicht und das haben wir gar nicht gemacht, obwohl es halt genug Zeugen und Dokumente gibt, die genau das bezeugen. Aber man wollte halt die neu gegründete Türkei nach dem Untergang des Osmanischen Reiches schön auf Null setzen. Und deswegen hat man gesagt, das war das Osmanische Reich, das waren nicht wir, obwohl das halt genau die Leute waren, die aus dem Osmanischen Reich dann die Türkei geformt haben. Aber naja. Interessant ist, bitte? Das waren die Young Turks, ja? Genau, die Young Turks. Und seine Gefolgsleute. Nicht ganz, aber unter anderem auch ein Kemal Mustafa, der später als Atatürk bekannt wurde. Interessant ist, dass halt die gute Repräsentantenhausmitglied Ilhan Omar, die wir ja schon öfter hier hatten mit antisemitischen Ausfällen und so, dass die sich als eine von drei Leuten enthalten hat. Also finde ich einfach einen interessanten Fakt, dass Frau Omar und auch drei andere Leute offensichtlich nicht genug Beweise gefunden haben, dass dieser Genozid stattgefunden hat oder es halt nicht für verurteilenswert halten, christliche Minderheiten in die Wüste zu treiben, zum Verhungern. Ich weiß es nicht. Also die Männer hat man gleich erschossen. Man hat nur die Frauen und Kinder in die Wüste getrieben, zum Verhungern. Ja, und die Dame ist ja umstritten, in ihrem eigenen Lager nicht, aber allgemein sollte sie ein bisschen umstrittener sein. Die hat einen Skandal nach dem anderen gerade am Hals. Es wird alles einfach weggewischt. Das ist sehr faszinierend. Ja, Bernie Sanders hat sich jetzt auch mit ihr verbündet irgendwie. Die erscheint da ständig auf irgendwelchen Teilpicks von dem. Und unsere Bundeskanzlerin hat sich auch schon mal hinter die gestellt. Vor einer Weile, als die von Trump kritisiert wurde mit den anderen dreien da zusammen oder den anderen zweien. Ja. Ja, aber da war die ja noch die treibende Kraft. Kann man alles machen scheinbar. Geht wohl. Ja, und wenn man sich anguckt, was die für eine Machtbasis hat in Minnesota, wo die herkommt, ich sage es jetzt einfach mal so, ne, die Türkei hat auch Einfluss in Amerika. Es leben auch viele Türken in Amerika. Ich dachte, die kommt aus Somalia, nicht aus Minnesota. Ja, das sagen wir es mal so, die ist über Ländergrenzen hinweg. Die hat in dem Sinne den amerikanischen Geist umgesetzt, dass sie das ignoriert und sich einfach trotzdem allen Leuten anbiedert. Naja, das ist jetzt gemein. Aber es war. Sabine Haag. Identität, wer sind wir? No, wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo kommen wir wirklich her? Wirklich, ja. Sabine Haag weiß das bestimmt. Klar. Ja, die Sabine Haag ist ja eine Geschlechterforscherin in Deutschland und ich habe die ja sogar schon zweimal, bei zwei Anlässen habe ich schon mal ein bisschen Zeit mit der im gleichen Raum verbracht, auf jeden Fall mit der Frau Haag. Es geht hier um Identitätspolitik und die Frau Haag sagt natürlich, dass das alles richtig und wichtig ist und dass man sich da jetzt nur noch irgendwie drüber unterhält, wie schädlich das doch alles ist und wie schlimm noch diese Geschlechterstudien sind. Das sagt sie ganz uneigennützig natürlich. Und sie haut dann hier so einen Spruch raus wie, ja, hier so jemand, der Physik studiert, fragt man ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie, wie schädlich das ist, was der irgendwie macht. Ja, schöner Vergleich, Sabine. Naja, ich sag mal, so Leute wie Oppenheimer oder so, hat man das auch mal gefragt. Das schon gefragt worden sein. Das ist wohl wahr, ja. Also so ganz so. Trainierte Talking Points oder Argumente halt, ne? Aber das denkt sie sich halt. Ich meine, die Dame hat halt nicht viel Ahnung, ne? Deswegen muss er dann nachsichtig mit ihr sein. Und auch dieses Ganze, das ist halt auch wieder so eine Quadratur des Kreises, was sie hier natürlich probiert. Weil zum einen ist es natürlich total pfui, dass es kritisiert wird mit der Identitätspolitik. Und es gibt halt auch irgendwelche Ansatzpunkte, wie sie hier meint, die man den Rechten dann geben würde damit. mit der Identitätspolitik, aber es ist natürlich trotzdem komplett richtig, dass man das macht mit der Identitätspolitik, weil die Narrative und früher die Narrative, da hat man ja die Narrative nicht gehabt und da hatten ja nur die Leute mit der Macht die Narrative und jetzt haben halt auch die anderen Leute die Narrative und deswegen ist es jetzt bei den Leuten mit der Macht, ist es jetzt, die wehren sich jetzt dagegen, dass die Leute, die anderen Leute jetzt auch die Narrative haben und bla bla bla bla bla. Also es ist halt wirklich wieder ja, derselbe Krempel, den man halt schon so oft gehört hat, aber hier hat man es jetzt nochmal wieder komprimiert aus direkt aus der Quelle von einer, die das halt in Deutschland auch ziemlich populär vertritt, auf jeden Fall. Die Frau Haag wird ja ständig irgendwo interviewt und ist zwar so ein bisschen unscheinbar, also wenn ich sie jetzt nicht schon zweimal gesehen hätte, wüsste ich jetzt nicht, wer die Dame ist. Aber ja, und Identitätspolitik ist richtig und wichtig, kommt hier dabei raus. Und der NZZ ist aber nicht der Meinung, dass es richtig und wichtig ist und legt das hier auch nochmal entsprechend wesentlich besser dar. Also Argumentation, großer Austausch von Argumenten, auf jeden Fall Punkt für die NZZ. Und ich würde mich vor allen Dingen auch freuen, gerade schon, was hier in dieser Überschrift steht, warum die linke Identität, warum die identitäre Linke den Kulturkampf verlieren wird. Und hier dann steht, es braucht ein liberales Bollwerk gegen Faschismus von links und rechts. Würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn mehr Leute aus dem liberalen Lager das mal sehen würden, diese Tatsache. Weil, ja, ich meine, wir hatten ja jetzt in letzter Zeit viele Debatten darüber, welche Leute jetzt nichts mehr sagen dürfen an irgendwelchen Universitäten und so. Wobei ich mir dann da aber auch denke, das läuft doch schon die ganze Zeit. Das ist eigentlich überhaupt nichts Neues, aber jetzt plötzlich ist es irgendwie im Bewusstsein der Leute irgendwie angekommen, aber auch nur mal so für eine Woche oder so. Der Knabe hatte das auch ganz gut dargestellt, noch mit dem Wahlergebnis aus Thüringen, dass eben mit der Linken und der AfD mit zusammen, was hat er gesagt, 52%, glaube ich, zum ersten Mal seit 1932 wieder extreme Parteien im Prinzip ganz vorne sind. Ne? Ja, wobei ich das jetzt aber, ja, es ist halt die Frage, wie extrem diese Leute halt, ich weiß nicht, ob man das wirklich so vergleichen kann mit der NSDAP und der DKP. Also wäre ich doch noch ein bisschen vorsichtig. Ja, vielleicht nicht inhaltlich, aber so von der Linie her natürlich schon, ne? Die Linksaußen, die Rechtsaußen. Also ich fand den Vergleich relativ passend, aber okay. Ja, aber nicht so. Nee, ich glaube nicht, weil ich hatte jetzt auch die Woche was gelesen, da hatte irgendwie die FAZ, hatte wieder so einen Artikel irgendwie aus der Weimarer Zeit irgendwie neu aufgelegt, wo es auch darum ging, dass in irgendeiner, ich glaube es war Rheinland-Pfalz, dass da irgendwie die DKP und die NSDAP irgendwie so stark waren nach einer Wahl. Und da hieß es halt eben auch so, dass jetzt quasi der ganze parlamentarische Betrieb da von denen gestört wird und so. Und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt da noch nicht. Das meinte ich auch nicht, dass der parlamentarische Betrieb da gestört wird, das meinte ich auch nicht. Ne. Ja, aber es würde ja dazugehören, wenn das jetzt wirklich vergleichbar wäre. Also. Hm. Ja, nee, die agieren schon anders heute, das ist richtig, ne? Ja, zumal man hat ja auch an dieser medialen Echo und so gemerkt, dass diese Linke ja zumindest eigentlich Establishment ist in Deutschland. Ja. Mittlerweile. Gut. Also die wehren sich ja dann schon gegen die Änderungen quasi. Die sind ja schon eine konservative Kraft zum Teil. Ja. Ich weiß nicht, ob die Mitte sich dahin bewegt hat oder die Linke sich zur Mitte, aber wahrscheinlich eher umgekehrt. Andererseits behaupten sie auch, die Mitte hätte sich nach rechts bewegt. Also es ist auch unklar. Ja, in der Mitte sind sie, glaube ich, nicht unbedingt, aber halt im Establishment. Also die sind ja tonangebend. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass die sich jetzt da durchsetzen müssten gegen andere Leute, die tonangebend sind. Die sind ja halt tonangebend in vielen Fällen. Ja klar, wenn man sieht zum Beispiel, dass die Anja Reschke sich die Anne Helmner von der Linken rangezogen hat für ihren Bericht in dem letzten, zum Beispiel, was war das, Panorama, glaube ich, ne? Also ja, wir haben schon eine Stimme auch. Das sieht man ja bei irgendwelchen Presseschauen oder so im Morgenmagazin, dass dann ja die Taz genannt wird und so weiter. Eigentlich sind das Nischenblätter. Ne? Ja, Rechtspopulismus durch die Hintertür fand ich einen ganz interessanten Bericht. Und zwar ging es an einer Stelle vor allen Dingen darum, welche Bilder sich die Rechten sozusagen für ihre Propaganda von den Linken klauen. Und das bezog sich vor allen Dingen auf Kindesmissbrauch. Das heißt, es gibt wohl einige linke Organisationen, die mit so Schockerbildern irgendwie hier werben wollen für ihre Vereine und so weiter, für Geld. Wenn man da mal reinscrollt, da sind zwei Links auch zu verschiedenen Analysen darüber. Und da war eben dann zu sehen, wie gesagt, dass die Rechten sich die Bilder krallen und der Kindesmissbrauch durch Linke oder durch Grüne oder sowas behaupten, anhand dieser Bilder, ja. Wie gesagt, das wurde dann analysiert und das fand ich halt auch ganz interessant, dass eben die so gesehen für beide Seiten zu benutzen sind. Das ist dann vielleicht irgendwie das gleiche Extrem, ne, was da zum Vorschein kommt. Klar hat er unter anderem die Amadeo-Antonio-Stiftung das auch analysiert, aber es gab auch von diesem, ich glaube, Zapita-Verein war es, glaube ich, eine Analyse, die da eben so ähnlich war. Ja, richtig, der Sog emotionaler Betroffenheit wird dann natürlich entfaltet, wie es da steht. Ja, das fand ich so geil, ne? Dass sie es auf einmal wieder merken, aber nur insofern merken, dass sie sagen, oh mein Gott, die Rechten. Ne? Also diese ganze Scheiße, was wir ja auch letzte Woche wieder hatten, mit diesem Ding von der Belästigung am Arbeitsplatz, wo ja auch die Zahlen immer nicht hoch genug sein können, wo halt genau das auch gemacht wird, was sie hier ja beschreiben. Ich habe die Analyse gelesen und da waren aber noch einige Argumente dabei, die ich auch ganz gut fand. Das ist kein vertretbaren Gegenstandpunkt zu. Das ist genau dieses Ding. Und das betreiben die im riesen Aufriss. Und ja, aber das ist dann wieder jetzt rechts oder was? Nö, die müssen das aber für sich auch, ne? Ganz klar. Ich komme ja nicht mehr klar drauf. Klauen da teilweise sogar Bilder. Und ja, was natürlich durch solche Kampagnen, und da haben sie dann auch eben erzählt, so in der einen Analyse, dass sie dann mit verschiedenen Organisationen, Vereinen eben Kontakt aufgenommen haben, die solche Werbung, die solche Bilder gemacht haben oder veröffentlicht haben, ob sie das denn nicht vielleicht mal ändern könnten oder so, ob sie das vielleicht mal ein bisschen normalisieren könnten oder so, weil ja auch ganz häufig diese Sachen so dargestellt werden, dass dann die Leben kaputt sind oder so, dieser Kinder zum Beispiel, ja. Und das wiederum schließt ja im Prinzip aus, dass man irgendwie auch so eine Seele heilen kann irgendwann mal, ne. Also das ist dann auch kontraproduktiv überhaupt, dass die Linken oder die Vereine solche Werbung machen, ja, und die Rechten sich das dann schnappen meinetwegen und dann davon profitieren von der Emotionalisierung, das kann ja noch sein, ist eben auch ein negativer Nebeneffekt halt hauptsächlich. Ne? Auf jeden Fall sagt Herr Sixtus, das politische Unwort 2019, demokratische Mitte. Die merken schon gar nicht mehr, wie sie klingen, oder? Sixtus, der fliegt doch in seinem eigenen Orbit um sich selber rum, ne? Mann, ey. Was für ein Spruch. Ja, kommen wir zur grünen Jugend. Wow, wir sind viele, hunderte junge Menschen sind zu unserem Bundeskongress nach Gelsenkirchen gekommen. Zusammen kämpfen wir für Selbstbestimmung, echte Gleichberechtigung und eine feministische Welt. Irgendwie passen diese Dinge nicht zusammen. Und was auch nicht zusammenfasst, ist dieses Foto, was viele Leute angemerkt haben. Grüne Jugend so weit. Wenn man mal in diese Gesichter schaut. Ja. Nun, ich muss es lobend erwähnen, dass sie Gleichberechtigung gesagt haben und nicht Gleichstellung. Ja, haben sie gesagt. Das ist aber das ist bei denen ja auch interchangeable. Sie haben Fehler als Absicht. Aber trotzdem erwähnenswert. Vielleicht. Aber echte Gleichberechtigung. Echte Gleichberechtigung kriegt man ja nur mit Gleichstellung. Muss man wissen. Okay, echte Gleichberechtigung ist halt Überkompensation wieder. Ne? Ja. Die letzten Tage gehört rechtliche Gleichstellung. Das ist also das Verlogenste, was man sagen kann. Ne? Ja, und dieses Ding ist irgendwie der Aufreger des Tages, wo sich jetzt irgendwie jeder zu äußert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total baff. Also ich lese mal vor. Mit euch will ich gegen Antisemitismus eintreten, für querfeministische Klimagerechtigkeit kämpfen und Kapitalismus und Patriarchat überwinden. Herzlichen Glückwunsch an diese Dame da zur Wahl als Beisitzerin im Bundesvorstand. Und die Leute ziehen sich jetzt dran hoch an querfeministische Klimagerechtigkeit und haben das noch nie gehört, wo ich mir denke, auch wieder denke, wo wart ihr die letzten Jahre? Also, ich meine, gut, ich war. Also, ja, es ist nicht sonntagsabends um 18 Uhr hier. So viel kann ich sagen. Vielleicht. Also, auf jeden Fall so ein Text, wo man denkt, die verschiedenen Hauptwörter gehabt haben, konnten nicht alle so nebeneinander stellen, dann haben wir welche ja, irgendwie attributisiert oder wie sowas sagt. Ich meine, vor ein paar Jahren hätten wir sowas auch vorgelesen und gelacht, ja, aber mittlerweile liest man das ja überall. Ja. Natürlich, wie dämlich ist das? Querfeministische Klimagerechtigkeit. Komplett dämlich. Sonst von alles? Ja, feministische Finanzpolitik, feministische Außenpolitik, alles Mögliche. Ja, eben. Also ich meine, vielleicht bin ich auch einfach geschädigt dadurch, dass ich mal in der Piratenpartei war oder so und habe deswegen irgendwie eine andere Wahrnehmung als das ist deine Blase, ein Autonormalbürger oder so. Aber ich habe da wirklich jetzt Leute gesehen, wo ich echt denke, dass sie in dieser ganzen, also sie ständig irgendwie auftauchen in meiner Twitter-Timeline, so wie der Arndt Dieringer und so hier, der Jura-Professor und so, die komplett verwirrt waren von diesem Begriff querfeministische Klimagerechtigkeit. Wo ich mir echt so denke, Leute, also das ist doch dieser Humbug, den die schon lange erzählen. Und genauso wie sich jetzt alle irgendwie die Hoffnung drauf machen, dass das nur eine Phase ist oder so. Nee, Leute, in der Phase, da sind wir schon seit Jahren drin. Das wird noch viel schlimmer werden. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also, das wird noch viel, viel schlimmer werden. Ja, und so viel auch nochmal zum Thema hier in Amerika sind die Leute alle total bekloppt und in Deutschland sind alle vollkommen normal. Das mit den SJWs ist doch nur ein Problem in Amerika. Also, und hier hast du dann die Jugendorganisation von der Partei, die schon im Kurs ist, irgendwie den nächsten Kanzlerkandidaten zu stellen. Mit so einem komplett, ich meine, diese Verknüpfung Antisemitismus und Kapitalismus und Patriarchat überwinden und so ein Kram, Gerechtigkeit in irgendeinem neuen Zusammenhang. Die Liste der Hauptwörter, also, die man abarbeiten muss. Nee, das sind nicht nur irgendwelche Hauptwörter, das ist Frankfurter Schule A bis Z. Ja, okay. Na, also querfeministisch haben die ja nicht gesagt, aber das ist halt aber dieses ganze Zeug von wegen, dass halt in der Kultur irgendwie alles irgendwie Kapitalismus und Patriarchat ist. Und man es deswegen, und das alles in den Faschismus führt und deswegen gegen Antisemitismus und bla. Na, das ist diese ganze Verquittung von Scheiße. Ja. Ja. Die Frau Wehling, für die Leute, die sich nicht mehr erinnern, das war die Dame, wo unser öffentlicher Rundfunk teures Geld bezahlt hat, damit die uns ein Framing-Manual geben kann, damit der öffentliche Rundfunk den Leuten sagen kann, dass das eigentlich nur Demokratiebeitrag heißen sollte und auf gar keinen Fall Zwangsbeitrag oder so. Er hat sich hier darüber beschwert, dass der Trump... Demokratieabgabe, glaube ich, was, ne? Ja, dass der Trump sich über den Hund gefreut hat, der an dem Tod von Herrn wie heißt er? Al-Bakadi. Ja, und beteiligt war und meint hier, das wäre eine Hündin gewesen, aber irgendwie zwei Tage später haben sie den Namen auf jeden Fall von dem Hund rausgehauen und das klang jetzt für mich nicht so nach einem Mädchennamen. Vielleicht haben sie den auch, es ist auch genderqueer, das Tier oder so, will ich jetzt nicht sagen. Also auf jeden Fall riecht sie sich ja darüber auf, dass die Leute automatisch gesagt haben, good boy und Hero, weil Hero, ja, es muss ja Shiro heißen wahrscheinlich. Aber sehr gut unten die Replik von der Frau Inga Höldmann. Naja, aber wer sich wirklich mit Memes auskennt, weiß, dass die User zwar meistens von Good Boy, Good, also mit Y oder I sprechen, in der praktischen Anwendung aber durchaus zu Good Girl switchen, wenn das Geschlecht des Hundes als weiblich markiert wird. Oh, jo. Sei. Wer ist ein guter Junge? Ja, wer ist ein guter? Ja, du bist ein guter Junge. Ja, wer hat keine Ahnung von Framing? Du hast keine Ahnung von Framing. Ja, du hast gar keine Ahnung von Framing, Elisa. Aber ja, komm. Platz. Ja, das hier ist so ein bisschen ein Beitrag zu der Reihe Christian Lindner, Thomas de Maizière und so weiter. Die Leute, die alle nicht an Unis sprechen dürfen. Hier haben wir die TU Berlin, die hat ein Aktionstraining zu Besetzung geduldet in ihren Räumen, also zur Hausbesetzung. Und das ist eine Informationsveranstaltung. Also wenn der Herr Lindner kommt, ist das politisch. Wenn irgendwelche Linken sich gegenseitig beibringen, wie man Blockaden baut und fremdes Eigentum sich aneignet, dann ist das eine Informationsveranstaltung. Ja? Wer hat das gewusst? Wieder keiner. Scheiße. Ja. Also das... Man hat dann hinterher noch gesagt, dass, also als Feigenblatt hat die TU-Leitung gesagt, dass Veranstaltungen ausschließlich im Rahmen des hochschulpolitischen Mandats stattfinden und keine Anleitung zu unrechtmäßigem Handeln darstellen dürfen. Wie das dann mit Hausbesetzung zusammenpasst, weiß wieder keiner. Ja, das ist aber ein sehr seltsamer Fall, weil solche Aktionismus-Trainingseinheiten und Workshops werden überall angeboten, ja, wie man auf Demos sich von der Polizei wegtragen lässt. So als einfachstes Beispiel. Das wird da überall angeboten. An Unis? Ja, von in Kooperation zumindest. Wieder die Finanzierung, kann ich nicht sagen, aber ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, Aktionstraining zur Besetzung, gut, ich meine, das wird normalerweise irgendwie ein bisschen anders formuliert. Und vielleicht ging es hier um was Konkreteres, ja, aber das wundert mich doch, weil das ist doch gang und gäbe sowas. Also, da kann man ja googeln. Demonstrations-Aktionismus-Training findet man direkt. Ja. Okay. Ich meine, was sollte denn da konkret besetzt werden? Ja, haben die sich für eine Aktion vorbereitet? Das wäre ja wieder was anderes. Ja, wenn man sagt, hier, wir üben jetzt genau, wie wir dieses eine Gebäude besetzen können oder irgendwie sowas. Das geht aus dem Artikel für mich nicht hervor. Ne? Ja gut, es gab irgendwie, das hat am 22. September stattgefunden und am Wochenende drauf gab es Aktionstage. Also da könnte man schon von einem Zusammenhang sprechen. Ja, Bagatellisierung und revisionistische Aussagen über die Verfolgung von JüdInnen durch das NS-Regime und Falschdarstellung zur Beteiligung des AStA. Also das finde ich schlimm. Ja, das kam wirklich bei mir wirklich negativ auf, bei diesem Thema dann so ein Gendersternchen zu sehen. Unpassend, finde ich. Ja, das ist eine von vielen unpassenden Dingen in dieser ganzen Geschichte. Also hier der AStA von der Universität Hamburg ist ja quasi dazu übergegangen zum Angriff. Jetzt hier sozusagen, also diese Parallele, die da viele Leute gezogen haben, dass der Lucke da nicht reden durfte, halt mit der Dame, nach der dieser Hörsaal da wohl benannt sein soll, die in der NS-Zeit auch irgendwie daran gehindert wurde, da ihre Lehre auszuführen, zumindest nach dem, was da immer drüber gesagt wurde. Das weisen sie ja hier natürlich komplett von sich und unterstellen dann halt jedem, der das irgendwie sowas da angedeutet hat, dass das natürlich die bösen Leute sind, die jetzt hier Geschichtsrevisionismus tun, weil ja der AStA natürlich die Guten sind, ne? Muss man natürlich wissen. Und hier der Antifaschismus ist natürlich auch die Guten. Und das kann ja dann nicht sein. Also wenn die einen da, die Juden runterbrüllen, dann ist das natürlich falsch. Aber wenn man den Lucke da runterbrüllt, dann ist es natürlich richtig. Ne? Ich meine, da muss man ja nur gucken, halt, was das für Leute sind. Und das ist ja dann der ganze Unterschied laut diesen Leuten. Und was hier halt auch witzig war, ist, dass sie sich unter Sonstige haben sie sich hier, und jetzt kommt unser wöchentliche Judith Sewitsch Bassat Part in der Sendung, die haben sie sich herausgegriffen unter Sonstige als Beispiel dafür, für Geschichtsrevisionismus. Mit der Aussage, hier, lieber AStA Uni Hamburg, ihr habt gestern die Vorlesung von Bernd Lucke gesprengt, weil er neoliberale Positionen vertreten würde und er als Gründungsmitglied den Erfolg und den Extremismus in der AfD zu verantworten hätte. Und das war jetzt natürlich nur das erste Ding von mehreren, die sie geschrieben hat. Aber ja, die haben sich auf jeden Fall rausgesucht. Also auf dem Radar angekommen, auf jeden Fall. Gut, dass die gute Dame in der Schweiz im Moment lebt. Da ja für die NZZ schreibt. Und Herr Steinmeier hat gesagt, wir müssen mehr streiten. Ja, wir müssen mehr streiten. Ist wichtig. Aber natürlich auch Rücksicht nehmen und so. Hat das nicht vor 4 Wochen schon mal gesagt? Das ist 6 Wochen oder so. Kann sein. Vielleicht hast du jetzt auch nochmal wiederholt. Ja, und dann wollte ich vielleicht doch noch mal ein Video zeigen aus der Meinungsfreiheitsdebatte. Letzte Woche hatte ich das ja übersprungen, weil wir auch so viele Quellen hatten. Würde ich jetzt mal abfahren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde ist hoch an der Zeit, denn die Meinungsfreiheit ist nicht nur bedroht, wie es schon mehrfach heute hieß, sondern Artikel 5 Grundgesetz wird tagtäglich gebrochen in Deutschland. Eine Zensur findet wieder statt. Zensur wird wieder betrieben seitens des Gesetzgebers, also durch Sie, meine Damen und Herren von der GroKo, durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, durch diverse EU-Regularien und Exekutivmaßnahmen, die den Korridor des Sagbaren immer mehr einengen und freies Denken und Sprechen immer schärfer sanktionieren. Zensur wird betrieben von den Staatsmedien, deren Aufsichtsräte direkt oder indirekt von den Parteien kontrolliert werden und in denen sich ein Gesinnungsjournalismus ausgebreitet hat, der nicht mehr informiert und zum eigenen Urteil anleitet, sondern der seine Zwangsbeitragszahler permanent erzieht und gängelt. Eine bleierne Decke der politischen Korrektheit hat sich über das Land gelegt. Offene Debatten über zentrale Zukunftsfragen unserer Gesellschaft sind fast nicht mehr möglich. Und schuld daran sind nicht die bösen Populisten. Schuld daran ist Ihre Politik, werte Altparteien. Zensur wird aber auch betrieben von einem linken Mob auf der Straße, vermischt mit grüner und linker Parteijugend, der Vorträge und Lesungen stört und blockiert, Professoren in Hörsälen niederbrüllt und physisch attackiert und der Veranstaltern und Wirten offen mit Gewalt droht und diese auch durchführt, wenn sie es wagen, ihre Räume politisch missliebigen Personen oder Parteien zur Verfügung zu stellen. Für die Alternative für Deutschland ist das tagtägliche Realität im demokratischen Rechtsstaat Deutschland. Deshalb können wir uns ein sehr bitteres Lächeln nicht verkneifen, wenn nun auch Herr Lindner von der FDP oder Herr de Maizière von der CDU, der eine an der Universität Hamburg, der andere beim Versuch einer Lesung in Göttingen, an ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung gehindert worden sind, meist ja von sogenannten Linksaktivisten, in Wahrheit Linksfaschisten. Jetzt, wo es Ihnen selber passiert, ist die Empörung groß. Aber Sie haben dadurch Gelegenheit zu begreifen, es sind die Geister, die Sie selber riefen, die jetzt über Sie herfallen. Mit diesen linksradikalen Kräften paktieren Sie in Wahrheit jedes Mal, wenn Sie hier mit Linken und Grünen zusammen sich die demokratischen Fraktionen nennen und im Namen der Demokratie immer neue Maulkörbe erlassen und die Zensurmaßnahmen der EU durchwinken, wie jüngst im Rahmen des Global Compact of Migration. Vergangene Woche wurde Bernd Lucke, AfD-Mitbegründer und jetzt wieder Ökonomieprofessor an der Universität Hamburg, von einer Links... Ja, dazu muss man natürlich noch mal sagen, dass dieser Global Compact for Migration mit der EU überhaupt nichts zu tun hat, aber davon mal abgesehen. Ja, aber er hat schon recht, dass es Zensurgedanken beinhaltet, das Ding, auch wenn es von der UN kommt. Also da steht ja drin, dass Berichterstattung über Migration halt vorrangig positiv sein soll. Ja, das ist die Strategie von Macron, die vorangetrieben wird. Ja, aber das ist alles noch so in der Schwebe. Ja, das ist, ich würde das gar nicht mal so unterschreiben. Ja, wenn ein EU-Beispiel haben will, dann müsste er die Artikel 13-Nummer eigentlich nehmen. Ja, es gibt genug Beispiele mittlerweile leider. Meute im Hörsaal als Nazischwein beschimpft und unter Hau-Abrufen aus dem Hörsaal vertrieben. Die Leitung der Exzellenzuniversität Hamburg zeigte sich exzellent nur im Lavieren und Relativieren dieser skandalösen Vorgänge. Meine Damen und Herren, dieser Hörsaal dort ist nach Agathe Lasch benannt, einer jüdischen Professorin, die 1934 aus dem Hörsaal vertrieben worden ist. Heute wird Bernd Lucke daraus vertrieben. Es ist nicht dasselbe, Gott sei Dank, aber diesen pikanten Zusammenhang sollten Sie einmal sich zur Gemüte führen. Und Sie sollten erkennen von den sogenannten bürgerlichen Parteien, dass Sie morgen die Nazi-Schweine sein werden und Ihnen der Mund verboten wird, wenn Sie sich weiterhin von den Kulturmarxisten diktieren lassen, was politisch korrekt ist und was nicht. Es sei denn, Sie passen sich bedingungslos an und verlieren den letzten Rest Ihrer Bürgerlichkeit. Es aber gibt also noch das, ganz wenige Alt-Nazis in Deutschland. Das habe ich die Woche aber auch getwittert. Also man glaubt, die Leute sollen bloß nicht glauben, dass das bei der AfD aufhört. Das wird dann die FDP sein, die CSU sein, jeder, der der CDU den Mund aufmacht, wie der Herr Merz und das ja auch von den Medien gleich zu spüren bekommen hat. Das wird nicht aufhören. Das wird nicht aufhören, bevor wir halt nur noch Leute haben, die das Richtige denken. Aber ja, wir haben es in der Hand. Wir getieren irgendwo über 90-jährig dahin. Und daneben gibt es ein paar tausend Neonazis, die hat die Polizei weitgehend im Griff. Im Diskurs haben sie Gottlob nichts zu sagen. Und darüber hinaus ist der Schmähbegriff Nazi, der heute von Ihnen inflationär verwendet wird, nichts anderes als ein Mittel der niederträchtigen Diffamierung klassischer bürgerlicher und konservativer Positionen, meine Damen und Herren. Und jetzt höre ich Sie schon schreien, ja, aber die Hassrede, all die Diskriminierung und Herabsetzung, das muss doch geahndet werden. Meine Damen und Herren, wir haben dafür bereits das Strafgesetzbuch. Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede, das ist schon alles vorhanden. Aber wissen Sie, welche Beispiele die Bundeszentrale für politische Bildung für angebliche Hassrede bringt? Ich zitiere, bewusste Verbreitung uninformierter oder falscher Aussagen, wie zum Beispiel, Flüchtlinge haben alle teure Handys oder Flüchtlinge müssen im Supermarkt nicht bezahlen, Zitat Ende. Das soll Hassrede sein. Meine Damen und Herren, beides ist in großer Zahl nachweislich schon vorgekommen. Nur die Pauschalisierung ist zu beanstanden. Und wer die Benennung von Tatsachen als Hassrede brandmarkt, der will keine demokratische Debatte, der will zensieren, einschüchtern, unterdrücken. Ja, lassen wir nicht zu, ich komme zum Schluss, dass der Begriff der Demokratie... Sorry, aber das ist ja wirklich peinlich. Ich hatte da kein besseres Beispiel gefunden. Es ist mal wieder ein AfD-Mann, der... Ja, er triggert und viele Spitzen und viele Sachen kann man nicht unterschreiben, aber die Grundtendenz kann man ja unterschreiben und dann bringt er so ein dämliches Beispiel, das ist echt schlimm. Umgebogen und umgelogen wird zu einem Tarnnamen für Gesinnungsdiktatur. Wer im Namen der Demokratie die Meinungsfreiheit unterdrückt, der ist kein Demokrat, schon gar kein Basisdemokrat. Der muss mit allen Mitteln des Rechtsstaats in die Schranken gewiesen werden. Das sollte hier in diesem Hohen Haus Konsens eigentlich sein. Und es gab dafür jetzt in der Debatte Gott sei Dank auch schon gute Ansätze. Herr Kubicki, Herr de Maizière, vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat... Ja, so viel dazu. Oder wollte noch einen? Oh nee, da kommt doch nichts. Oder Jakubicki vielleicht. Ich meine, eine Gegenrede muss man zulassen, oder nicht? Ja, also ich hätte Kubicki. Ja, kann man nicht so einfach stehen lassen. Ich hätte Kubicki oder ich hätte unseren besten Freund Konstantin Kuhle. Hätte ich auch. Oder dann Helge Lind. Oh Gott, nein. Bitte ja, nicht. Komm dann Helge. Cringe. Oh Gott, nein. Den kennen wir, ja. Den kennen wir allerdings. Der ist fast immer dabei. Aber ich bin schon wieder verdrängt. Ja, wegen der Schmerzen. Mhm. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Kollege Kuhle, ich habe mit Freude weitestgehend Ihren Ausführungen gelauscht, erlaube mir aber anzumerken, dass allein dadurch, dass Herr Lindner mit Julis an einer Hochschule spricht, sie nicht automatisch ihre eigene Filterblase und Echokammer verlassen. Dazu gehört noch mehr. Was ist denn mit Frau Wagenknecht? Aber eigentlich wollte ich zu Beginn doch mich Herrn Reichert und Herrn Jong zuwenden und folgende Frage aufwerfen. Was bilden Sie sich eigentlich ein, wenn Sie hier behaupten, Sie sprechen für das Volk und die Jugend? Das Volk und die Jugend zu ihren überragenden Teilen wollen von Ihnen nachweislich nichts wissen. Und wenn Sie dann immer in Ausübung Ihrer Meinungsfreiheit, die Sie ja hier in diesem demokratischen Land genießen, dann immer von den Altparteien sprechen, habe ich nie das verstanden. Ist alt ein Makel? Ist es hier defizitär in diesem Land, alt zu sein? Ich glaube nicht. Ja, und sehr geehrte Helge, Moment Damen und Herren, deine liebe Kollegen. Deine Kolleginnen sprechen doch immer von alten weißen Männern als negativ. Dann ist das mit Altparteien, denke ich, auch so. Und Kollegen, ich hatte selbst mein de Maizière-Erlebnis und ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen, zu sagen, ich bin Opfer dieser schrecklichen Gesinnungsdiktatur, die Sie ja behaupten, die aber nicht existiert. Ich habe nämlich in Wuppertal, in meinem Wahlkreis, erfahren, wie ich auf einer Kundgebung gegen eine Sprechstunde von drei Bundestagsabgeordneten, auf der ich sprechen wollte, davon abgehalten wurde. Zunächst auf der Bühne von mehreren Sprechern und dann jetzt auch immerhin mit einer Abstimmung begründet damit, dass ich an diesem Hause Anfang Januar das Migrationspaket offensiv vertreten habe und dem zugestimmt habe. Die Veranstaltung lief dann so, dass wir eine Stunde diskutiert haben, ob ich sprechen könne oder nicht. Am Ende habe ich gesprochen und darauf hingewiesen, dass leider in dieser einen Stunde wir diesen drei AfD-Abgeordneten ein Freudenfest bereitet hatten, indem wir nämlich untereinander unter Demokratinnen und Demokraten diskutierten, ob wir Rassistin sei oder nicht und uns nicht auf die eigentliche Herausforderung des Rassismus konzentrieren. Meine Schlussfolgerung. Um zusammenzufassen, es ist nichts passiert, aber... Aber geredet, ja. Die Linken haben sich untereinander gestritten. Ja, sonst irgendwas ja. Neues? Aber ja, mit anderen Worten, man hat eine Stunde sich überlegt, ob es nicht besser wäre, ihn mundtot zu machen, weil er einmal irgendwie ausgeschert ist. Und das ist der Beweis dafür, dass alles vollkommen in Ordnung ist in diesem Land. Alter Schwede. Ja, und nochmal zu sagen, ja, ich meine, am Ende hat er darüber gesprochen und konnte daraus sogar noch politisches Kapital schlagen, während der Rede, wie er selber gesagt hat. Er hat während der Rede, die er dann halten konnte, darauf hingewiesen, hey, wir haben ja der AfD jetzt dem politischen Gegner noch mehr Platz bereitet und jetzt schlägt er ja noch mehr politisches Kapital daraus. Also ich verstehe nicht so ganz, wie er jetzt darunter gelitten hat. Wie. Und er hätte ja auch vielleicht einfach begreifen können, dass das ein Klima ist, in dem er politisch halt nichts erreichen wird, wenn er jedes Mal vorher 2 Stunden mit irgendwelchen Jakobinern diskutieren muss. Also er hätte für sich auch einen wertvollen Schluss aus dem Erlebten ziehen können, hat es aber nicht getan. Daraus ist aber jetzt nicht zu denken, diejenigen, die verhindern wollten, dass ich da spreche, die Meinungsfreiheit nicht wirklich verstanden haben, seien Ausüber einer Gesinnungsdiktatur, mitnichten. Meine und unsere Antwort darauf sollte sein, Sie erst recht einzuladen, miteinander zu diskutieren über Migrationspolitik, über Klimapolitik und andere Fragen. Denn das ist der Kern und das Wesen unserer Demokratie. Das ja, wenn Sie doch nicht wollen. Ja, und das gefährden doch, diese Leute. Ich meine, das hast du doch selber jetzt gemerkt, Helge. Oder? Er hat es erlebt, aber gemerkt hat er es nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und da das so ist, da wir keine Meinungsdiktatur und keine Gesinnungsdiktatur haben, nur deswegen können Sie hier so sprechen, wie Sie es tun und haben Sie Ihre eigenen Behauptungen glänzend widerlegt. Ja, und das ist wieder dieses Argument, es ist ja nur schlimm, wenn es vom Staat ausgeht. So, erst wenn die Leute irgendwie mit der Polizei aus dem Bundestag abgeführt werden, dann ist erst das Problem da. Und wenn schon vorher irgendwie alle möglichen Leute sich zu Aktivisten, Polizei über den Diskurs irgendwie aufschwingen, weil der Deutschlandfunk ihnen gesagt hat, es ist wieder Zeit zum Hassen, nur die Richtigen und so ein Scheiß. Da ist alles dann noch in Ordnung, oder wie? Mit dem, was ich jetzt gesagt habe, ist aber die Geschichte nicht zu Ende. Mit diesem Erlebnis der Einschränkung der Meinungsfreiheit auf meine eigenen Kosten. Denn die Geschichte geht weiter, dass ich bei einer Veranstaltung mit Frohnmeier bei Friedmann erleben musste, Thema war Antisemitismus, wie mir Sympathisanten des Rechtspopulismus, und das sind die harmlosesten Formulierungen, schrieben, du Gollum, du Gnom mit Eunuchenstimme, du Ausgeburt der SPD-Inzucht. Und ich glaube, das macht deutlich, dass das, was Sie hier seitens der AfD vorführen in Bezug auf Meinungsfreiheit, zutiefst bigott ist. Sie fordern zu Recht für sich Meinungsfreiheit an. Wenn sie sie aber trifft, treten sie auf nicht wie die Vertreter des deutschen Volkes und der deutschen Jugend, sondern wie die Vertreter des Bundesverbandes der Mimosen und Selbstmitleidigen. Denn das ist genau der Punkt. Sie können selbst nicht mit Meinungsfreiheit abgeben und Ihre Sympathisanten können das noch weniger. Und deshalb reicht es, glaube ich, auch nicht, wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen. Und es reicht auch nicht, auch wenn das sehr wichtig ist, wenn wir über das Grundgesetz sprechen. Es gibt noch andere Dinge, in die das eingebettet werden muss. Und ich benenne diese Dinge. Es gibt sowas wie politischen Anstand. Und es gibt sowas wie Respekt und wie Höflichkeit. Und Sie haben viel dazu beigetragen, und da können wir uns alle auch manchmal kritisch angucken, diesem Land und dem Diskurs manchmal diese Höflichkeit und den Anstand auszutreiben. Viele begreifen nämlich Meinungsfreiheit als man meint, das Recht zu haben, alles sagen zu können und das unwidersprochen. Und das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Es gibt zu Recht richtigerweise bestimmte Tabus. Es gibt Dinge, die man nicht sagt, weil das nicht nur mit Meinungsfreiheit und Grundgesetz zu tun hat, sondern weil das mit den Grundwerten von deutschen Sekundärtugenden, wie man sie nennen mag. Ja, und ja. Dann hast du diese Leute, die sich dann halt hinstellen und sagen so, ja, nee, ist ja die Grundwerte, so Asyl ist ein Grundrecht und da ist der Typ, der Helge Lind von der SPD, der hat dafür dieses Paket gestimmt und tralala, das ist genau die gleiche Scheiße, die die sich auch denken, du Heini. Ich kann ja was gegen gesagt, ja. Gegen seine Grundrechte, das ging doch um eine Lücke und solche Dinge, solche Vorfälle. Ja, aber mit diesem Beispiel da und diesen Beleidigungen, die er da gerade gemeint hat, was damit überhaupt nichts zu tun hat, die Beleidigungen, ja, die sind kein Argument, die sind überhaupt gar kein Argument. Ja. Aber da ist halt auch die Frage, was die Beleidigungen mit dir machen, was sie da irgendwie von der Meinungsfreiheit oder überhaupt, wo der Schaden ist in der Beleidigung im Endeffekt. Da kann man sich auch mal drüber unterhalten. Da würde ich mich mal freuen, wenn man sich darüber mal unterhalten würde. Es wird ja auch immer angenommen, dass das alles unglaublich furchtbar ist. Aber ja, der versucht sich hier wieder von der Meinungsfreiheit zu distanzieren, indem er sagt, es geht nicht um die Meinungsfreiheit, sondern es geht nur darum, dass es wäre nicht so, dass jeder seine Meinung frei sagen dürfte und dann ein Recht darauf hätte, dass ihm nicht widersprochen werden würde. Ja, Moment mal, das ist doch genau das, was eingefordert wird gerade, oder? Ja, ja. Das ist doch das Hate Speech. Kritik ist doch Hate Speech. Oder ja, habe ich irgendwas falsch gemacht? Also da gibt es so viele Beispiele dafür und das ist ja quasi auch das, was er gerade erzählt hat. Das kann man genauso umdichten. Genauso umdichten zu ja, wir sagen immer nur, dass es furchtbar ist, dass er das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt und diese ganze Scheiße. Genauso wie du ja auch im Fall von diesem Asta dich hinstellen kannst und sagen kannst, so, ja, das ist alles jetzt hier plötzlich antisemitisch und Geschichtsrevisionismus, was ihr macht, wenn ihr uns sagt, dass wir falsch darin liegen, hier irgendwie die Leute runterzubrüllen. Und damit zu tun hat, wie man anständig mit dem anderen umgeht. Das ist auch ein wesentliches Element. Und dazu gehört auch, dass Sie zum Beispiel, es wurde schon erwähnt, den Kollegen Roth mit Abmahnung wiederholt überziehen. Sie verstehen es nicht, mit Meinungsfreiheit umzugehen, sondern wenn Sie einmal davon selbst getroffen sind, ziehen Sie sich in zurück und das ist, glaube ich, dieses Beispiel von diesem der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus, glaube ich, dieser Spruch, den sie da angemahnt haben. Greifen ja, aber ich meine, er könnte ja auch hingehen und sich über die Beleidigungen und die Schmähungen irgendwie beschweren oder könnte anzeigen oder irgendwas. Also die AfD nimmt doch da in dem Fall nur ihr Recht wahr, dass er das nicht tut, da kann ich ihm nicht helfen. Ja, naja, wobei ich da eher noch auf seiner Seite wäre, dass man da nicht mit dem Staat drauf los muss, auf diesen Kram. Aber ich sag mal so, was ist schlimmer? Der Vorwurf irgendwie von einem Typen, von der Bundesregierung irgendwie, dass die AfD der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus ist? Oder irgendein Heini auf Twitter, der dir sagt, dass du ein Gnom mit einer Eunuchenstimme bist? Ja, Rechtsterrorismus hat er, glaube ich, gesagt, oder? Der rechte Amtsverfänger des Rechtsterrorismus, ja. Zum Argument. Das zeigt Ihre Schwäche. Ich glaube aber, wir sollten uns nicht von dieser Unkunst der Instrumentalisierung des Missbrauchs treiben lassen. Wir sollten genug Vertrauen in die Demokratie haben, dass wir den Streit austragen können und dass wir es überstehen. Und dass diese Demokratie. Ja, wieso muss man dann was löschen? Ich freue mich, wenn ich das zum Schluss sagen darf. Ich freue mich über die Linken und Grünen, die auch die von mir vertretene Migrationspolitik hart, so hart wie möglich kritisieren, denn das macht meine Position klarer und besser. Und setzen Sie jetzt den Punkt. Zu sprechen, die Exzellenz aus dem anderen Lager, seien es Liberalen, sei es Union, seien es Linke, seien es die Grünen, die hilft uns und die hilft mir, unsere eigene Position zu stärken. Das ist es, was wir brauchen. Das ist der Kern von Meinungsfreiheit und wir werden sie feiern und nicht verhindern. Also war knapp, dass er rausgeflogen ist. Ne? Ja, aber wenn er sagt, Kritik ist das, woran er wächst und seine Position und bla bla bla, aber dann gleichzeitig Kritik als Hass definiert wird, ich verstehe irgendwie nicht, wie das funktionieren soll. Ja, die Eliten müssen sich vereinigen, hast du doch gerade gehört. Parteiübergreifend müssen sich die Eliten vereinigen. Genau, und wenn man ausgesperrt wird vom Dialog, dann muss man den anderen den Dialog anbieten. Hat er auch ungefähr gesagt. Ich gebe euch jetzt noch ein Wiki. Yay. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedauere sehr, dass bei einem für mich und für uns alle, glaube ich, wichtigen Thema das Haus suboptimal besetzt ist. Ja, und man kann gar nicht so schräg denken wie andere, dass uns jetzt vorgeworfen wird aus verschiedenen Quellen, wir würden das Narrativ der AfD bespielen, indem wir über Meinungsfreiheit diskutieren wollen, ist schon ein Stück aus dem Tollhaus. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, in jüngster Zeit erleben wir, dass der politische Meinungskampf in Deutschland nicht mehr ausschließlich mit friedlichen Mitteln ausgetragen wird, sondern immer häufiger rechtsstaatliche Grenzen überschritten werden. Dabei wird der politische Mitbewerber denunziert, Wahlkreisbüros oder Privatwohnungen werden beschmiert, Morddrohungen werden ausgesprochen und es gibt sogar körperliche. Es ist Aufgabe der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, deutlich zu machen, dass sie Rechtsbrüche im politischen Meinungskampf nicht tolerieren, nicht gutheißen, dass es keine klammheimliche Freude gibt, sondern dass sie solche Sachen klar verurteilen, egal welche Person oder welche Parteizentrale gerade angegriffen wird. Keine Ideologie, keine Überzeugung kann für sich in Anspruch nehmen, über dem Gesetz zu stehen. Kein Motiv kann so lauter sein, dass es unsere Rechtsordnung brechen darf. Artikel 1 unseres Grundgesetzes muss die unumstößliche Grundlage auch in der politischen Auseinandersetzung sein. Gerade wir, Bravo. Abgeordnete, Vertreter eines Verfassungsorgans, sind aufgerufen, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Das gilt sogar, und ich muss das betonen, wenn der Kontrahent ein politischer Extremist ist, selbst dann hat er einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Achtung und Schutz seiner Menschenwürde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können bezweifeln, dass die Aktivisten, die unseren Kollegen Thomas de Maizière am Montag an einer Lesung in Göttingen hinderten, dabei Besucher bepöbelten und anderen bitten, Artikel 1 unseres Grundgesetzes im Sinn hatten. Wir müssen bezweifeln, dass diejenigen, die Bernd Lucke in Hamburg an seiner Vorlesung hinderten, ihn schubsten und als Nazischwein beleidigten, seine Menschenwürde achteten. Und es ist offenkundig, dass diejenigen, die Morddrohungen gegen politische Entscheidungsträger ausstoßen, das Gegenteil dessen wollen, was unsere Verfassung vorsieht. All diese Vorkommnisse sind keine Lappalien. Sie sollten uns endlich aufrütteln. Gerade Abgeordnete des Deutschen Bundestages haben eine Vorbildfunktion für die Debattenkultur im Land. Wenn wir uns nicht von solchen Rechtsbrüchen klar distanzieren, gerade wenn es Vertreter der anderen Seite des politischen Spektrums betrifft, dann machen wir uns über kurz oder lang selbst mitschuldig an der Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses. Für einen Demokraten muss es gleichgültig sein, welche Gesinnung hinter einer antidemokratischen Aktion steckt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht hat der Meinungsfreiheit in verschiedenen Urteilen immer wieder eine zentrale Bedeutung für unser Gemeinwesen zugeschrieben. Meinungsfreiheit, so das Gericht, ist für eine freiheitlich-demokratische Staatsform schlechthin konstituierend. Die Meinungsfreiheit ist deshalb fast grenzenlos. Das gilt selbstverständlich auch für die freie Presse. Aber auch die Medien haben eine Verantwortung für die Debattenkultur in unserem Land. Ich sage es hier ganz deutlich, was die Bild-Zeitung gestern mit dem Bundespräsidenten, mit der Vizepräsidentin dieses Hauses oder auch dem regierenden Bürgermeister von Berlin veranstaltet hat, sprengt die Grenzen des Anstands. Wer politische Institutionen und Entscheidungsträger steckbriefartig als Antisemiten bezeichnet, schürt selbst Ressentiments, Hass und Hetze. Der demontiert die Grundlage unserer freien Gesellschaft. Ich erwarte von einer Zeitung, die noch immer eine enorme Reichweite im Land hat, dass sie sich ihrer Verantwortung für unsere Debattenkultur bewusst ist und sich entsprechend verhält. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere demokratische Streitkultur zu verteidigen, erfordert mehr Stärke, als wir bisher aufgebracht haben. Es erfordert, dass zuerst wir diese Spielregeln gegen jedermann verteidigen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass der Meinungskorridor nicht weiter eingeengt wird, sondern offen bleibt. Eine plurale Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Vielfalt zelebriert und nicht andere Meinungen pauschal abqualifiziert oder Menschen niedergebrüllt werden. Wenn mehr als zwei Drittel der Menschen in unserem Land glauben, man könne seine Meinung zu bestimmten Themen nicht mehr frei äußern, haben wir ein Demokratieproblem. Gerade wir müssen in der politischen Auseinandersetzung dokumentieren, dass Meinungsfreiheit mehr ist, als die eigene Meinung zu transportieren, nämlich auch die andere im Zweifel zu verteidigen, sofern sie sich im Rahmen des rechtlich Erlaubten befindet. Schalten wir hier nicht bald um, werden die Grundlagen unserer Freiheit zerstört. Und das kann niemand ernster wollen. Vielen Dank. Für die CDU. Hier stimmt alles irgendwie nicht, wenn ich an die Heute Show denke, ne? Zum Beispiel, der Hassknecht hat ja gesagt, das sind alles rechte Idioten, die das behaupten mit der Meinungsfreiheit, das wird es bei uns nicht geben oder es würde eine Gefahr sein oder so. Ja, top. Alles rechte Idioten. Ich sag mal, da kriegt man eigentlich fast Lust, FDP zu wählen und dann fällt einem wieder ein, dass das nicht nur der Kubicki ist. Ja, naja, aber der Kuhle hat auch nicht nur Quatsch erzählt bei dem Ding. Ich muss sagen, eine Sache möchte ich noch, bevor wir ins nächste einsteigen, sagen. Die Kritik der Bild-Zeitung, okay, ja, ich meine, die schlägt immer über die Stränge. Es wird immer unterstellt, dass, ja, die Meinungsfreiheit ist wichtig und deswegen müssen wir auch die extremsten Meinungen zulassen. Und das bezogen auf die Vorlesung vom Lucke. Ich glaube, das war eine Vorlesung über Ökonomie, ich weiß jetzt nicht genau, welches Fach er konkret vorgelesen hat, aber das war kein... Ist doch Volkswirtschaftler, oder nicht? Das war keine politische Rede, die er gehalten hat, oder sonst irgendwas. Und da... Aber ich glaube, er meint das eher allgemein. Das hat nichts mit Politik zu tun oder sonst irgendwas, was er da gemacht hat. Ich glaube, er meint das aber eher als allgemein. Nee, er meint das jetzt aber eher allgemein, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass er sich da... Ich wollte das so als allgemeine Anmerkung machen, nicht nur zu dem, was er gerade gesagt hat. Ja, aber Price... Sondern auch als Einstieg in dem, was jetzt kommt. Price, du weißt aber schon, dass Ökonomie die Grundlage des Kapitalismus ist und des Kapitalismus, das ist, was unser Leben zerstört. Genau, das stimmt natürlich. Neoliberale. Ich weiß nicht, ob er eine Vorlesung über die makroökonomischen Effekte der Massenmigration oder sonst was gehalten hat. Nee. Wenn das der Fall sein sollte, okay, aber ich glaube nicht, oder? Nee, der ist ja der ganz normale Professor, der ist ja nicht Gastdozent, der da mit seinem Thema kommt oder so, sondern der ist einfach Wirtschaftswissenschaftler und lehrt da. Also ich weiß nicht, wie lange die das jetzt machen wollen auch. Jedes Mal, wenn der da einen Vortrag halten soll. Ja, und ich meine, wie gesagt, es wird da direkt sehr scharf geschossen, auch beim De Maizière, ja, so extrem ist er wirklich nicht. Meinungsfreiheit muss wehtun, wenn sie nicht wehtut, ist sie keine. Ich glaube, weder das, was der De Maizière gesagt hätte, noch was der Lucke gesagt hätte, hätte irgendwem wehgetan. Ja, also da haben die Latte schon sehr, sehr, sehr tief gehalten. Aber also, Preis, du kennst doch diese Leute, denen tut schon weh, wenn da ein weißer Mann spricht. Ich wollte gerade sagen, also die Leute sind ziemlich schnell butthurt. Und deswegen bin ich halt auch so scheinheilig, wenn jetzt zum Beispiel der Heiko Maas das sagt. Ne? Ja, das war überhaupt das Beste an der Sache. Ne? Und mit dem Orwell auch noch um die Ecke kommt. Also die SPD und die Könige, oder mit die Könige der Gendersprache neben den Grünen. Und dann hier mit dem Orwell um die Ecke kommen. Ne? Das Persönliche ist politisch. Und dann mit dem Orwell um die Ecke kommen. Meinen, man müsste alles irgendwie doppelt nennen mit männlich und weiblich und was weiß ich nicht, was für ein Kram als politische Sprache und dann mit dem Orwell kommen. Ja, vor allem also, das Bild direkt unter das eigene Profilbild posten. Ich meine, da ist klar, was dann irgendwann passieren muss. Ja, ich meine, eine gewisse optische Ähnlichkeit ist da ja gar nicht mal auszuschließen. Ich glaube, George Orwell war aber ziemlich groß und Heiko Maas ziemlich klein. Wir denken aber auch immer noch dran, dass das der Mann ist, der das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Weg gebracht und durchgebracht hat. Ach, der Orwell war das. Ja, der Orwell. Und deswegen finde ich das halt auch besonders bizarr zu behaupten, wenn sie nicht wehtut, ist sie keine, weil genau um dieses Wehtun geht es ja, im Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Endeffekt. Ja, und jetzt wird auch noch gemeldet, nicht nur gelöscht, ja. Ja, und nicht genug gelöscht. Es wird nicht genug gelöscht. Der Orwell hat ja zwar durch seine Werke, seine literarischen Werke vor dieser ganzen Dystopie gewarnt, aber wenn er gerade nicht irgendwelche fiktionalen Werke geschrieben hat, hat er in der realen Welt genau diese Mechanismen mit unterstützt und vorangetrieben und für gut geheißen. Das wollte ich nur mal so anmerken. Okay, das kannst du jetzt aber nicht einfach so stehen lassen. Da will ich jetzt schon mal hören, was du jetzt. Ja, aber Orwell war doch zum Beispiel auch strenger Antikommunist, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, das eigentlich nicht. Also der hatte ja durchaus Sympathien, aber die haben sich auf jeden Fall ziemlich schnell gelegt, als er mitgekriegt hat, was los ist. Also, es gibt auch andere totalitäre Systeme außer dem Kommunismus. Der war ja auch so antifaschistisch, dass er sich da in Spanien hat anschießen lassen. Im Kampf gegen die Franco-Heinis als die meisten schon den Frieden ausgerufen haben, weil Deutschland besiegt war. Ist ja noch nach Spanien gefahren. Also, das war jemand, der wirklich Faschisten bekämpft hat. Das ist gar widersprüchlich, ne? Dem will ich ja gar nicht widersprechen. Ich sag ja nur. Das, was er in 1984, wovor er gewarnt hat, das ist nicht unbedingt eine Sache, also man kann es als Warnung verstehen, aber ob das unbedingt so gedacht war, ist, ja. Ja, das wollte ich noch einmal zur Debatte stellen. Das ist halt ein Roman, ne? Auf jeden Fall kann man zur Debatte stellen, ob das überhaupt als faschistisches Regime gedacht war oder ob das nicht auch eher ein kommunistisches Regime gewesen sein soll. Oder ein sozialistisches. Ja, aber mit der starken Komponente. Mit den Arbeitsverhältnissen und sowas, das wird nicht genau klar, ne? Oder wer wie viel hat oder welchen Stand hat oder so. Wie ist es mit ihnen? Naja, es gibt halt die Partei, ne? So eine Einheitspartei. Gab es im Osten auch. Ja, gut, aber die haben halt auch eine starke nationale Komponente mit dem Krieg gegen Eurasien. Ja, aber das war ja nicht von England. England heißt ja dann nur noch hier Airstrip One. Und das ist ja mit Amerika zusammen. Sowas, was jetzt in der Realität überhaupt nicht passieren kann. Da wir jetzt einen Brexit haben. Dass sich England da von Europa abkapselt. Das war schon multinational, da mit Eurasien und diesem ganzen Zeug. Also, so national war das nicht, wenn da England nur noch Airstrip One heißt. Ja, aber national im Sinne von diesen Reichen, die da gegeneinander aufgebaut werden. Also ich dachte jetzt eher an dieses, es wird ja schon auch dieser Hass gegen die anderen und so, das wird ja schon zelebriert, wie im Nationalismus im Endeffekt. Ja, ein internationaler Nationalismus halt. Ja, das war da ja Farm der Tiere, ne? Das war ja definitiv Kommunismus, Kritik. Hat er auch geschrieben. Also der Typ war schon mal überzeugter Kommunist, aber es hat sich wirklich gegeben, als er gemerkt hat, was da los ist. Der Steinhöfer war diese Woche in Amerika, hat sich dann mit dem Ted Cruz getroffen, dem Senator aus Texas, um über Redefreiheit zu sprechen. Und Social Media Issues, wie er hier schreibt. Da hätte ich ja echt gerne meine Kamera dabei gehabt. Ja, wäre sicher interessant, da mehr zu erfahren, als nur, dass er da gewesen ist. Ja, hier gibt es einen Mitarbeiter in Jülich im Atomkraftzentrum, im Atomkraftwerk. Der ist jetzt gesperrt worden, beziehungsweise gekündigt worden, weil er eben ja, sich als Reichsbürger im Prinzip geoutet hat. Dazu sind ihm ja so ein paar verschiedene Facebook-Posts vorgeworfen worden, aber vor allen Dingen der Umstand, dass er sich einen gelben Schein geholt hat, diesen gelben Staatsbürgerschaftsurkunde oder so beantragt hat. Das ist dann wohl so ein bisschen so, als würde man hingehen und sagen, bitte legen Sie mir die Zwangsjacke an. Also ein bisschen Banane, ein bisschen blöd. Ja, und der beschwerte sich, dass er da jetzt, wie gesagt, gesperrt bzw. gekündigt wurde. Das Gericht hat das aber für rechtens erklärt, weil eben so ein Kernkraftwerk besondere Sicherheitsanforderungen irgendwie stellen könnte. Und die haben eine jährliche Sicherheitsüberprüfung. Das ist interessant. Ja. So ist das als Reichsbürger. Da kriegt man dann schon mal Ärger, ne? Wenn man es übertreibt. Ich meine, ist dann eben nicht mehr glaubwürdig. Ja, und scheinbar gibt es hier bei Kindle oder so irgendwelche Bücher, die ein deutscher YouTuber namens Johnny Rockermeier geschrieben hat aus Transkripten von Interviews mit Peterson und seiner Tochter, also Jordan Peterson, und irgendwelche Idioten bei Twitter jetzt den Typen halt vorwerfen, also Peterson und seiner Tochter, dass sie dieses Buch geschrieben hätten, obwohl das gar nicht von denen ist. Ganz merkwürdig. Habt ihr das schon mal gehört? Johnny Rockermeier? Ich noch nie gehört. Das ist angeblich ein deutscher YouTuber. Plagiert, heißt plagiiert, oder was? Ja. Was? Wie wo? Ganz im Titel stand da plagt. Nee, plagt ist eher geplagt. Plagt, ja, also. Geplagt. Einfach eine Idee, ne? Also die Kommunikation abzuschreiben und im Buch zu drucken. Gut. Ja, das finde ich ganz besonders toll, was von Mammon. Vielleicht mag der es ja vorstellen. Ja, kannst du gerne was so sagen? Also ich meine, es war schon ziemlich, ist schon ein ziemlich krasser Text. Ich weiß gar nicht so genau, wie aktuell der war. Ja, aber ist ein Jahr alt, ne, wenn ich das richtig sehe. 1. Oktober 2018. Auf jeden Fall sehr gut dann sehen, wie einseitig diese Geschichte dann teilweise dargestellt wird. Die armen Mütter sind belastet, wenn sie alleine mit ihren Ex-Mann keine Bauern zu tun haben müssen. Ja, genau. Die haben aber sowieso alle gar keinen Bock drauf und auch gar kein Geld überhaupt für. Ja, das Ganze ist quasi ist halt eine Plärrerei darüber, dass man sich nicht komplett selber aussuchen kann, so als ob es überhaupt keinen Mann gäbe, der Vater von dem Kind ist, was jetzt passiert. So komplett frei, ohne alles. So. Und dann echt mit so Sachen mit dabei wie Streichung des nachehelichen Unterhalts. Oh mein Gott. Wenn ich mit jemandem nicht mehr verheiratet bin, muss der nicht mehr für mich bezahlen. Und dann werde ich hier wieder in die Arbeit gezwängt oder was da irgendwie drin stand. Ja, wenn das wirklich so wäre, ne? Das, also ja. Jetzt wird auch schon viel nachehelicher Unterhalt gezahlt und ich sag mal, nach der Trennung in die Berufstätigkeit gedrängt. Oh mein Gott, die Armen, die müssen wieder arbeiten gehen, die müssen wieder arbeiten gehen, um ihr Geld zu verdienen. Hilfe. Und das ist angeblich komischerweise total unfeministisch, oder wie jetzt, ich weiß noch nicht. Ja, scheinbar, ja. Jetzt plötzlich, ja. Ne? Aber sich sonst wieder beschweren, dass man nur so Teilzeitjobs macht. Und das ist dann auch wieder Unterdrückung. Das kam mir, glaube ich, sogar auch noch drin vor, dass sie irgendwie angeblich auf dem Arbeitsmarkt dann zwar hin müssten, aber da ja benachteiligt werden. Also unfassbar eigentlich. Gemeinsam. Wir haben so ein paar Männer auch kommentiert dabei, ne? Eltern per Antrag des Vaters, die in der Regel stattgegeben wird. Sowas Furchtbares aber auch. Mütter dürfen Entscheidungen für ihre Kinder nicht mehr selbst treffen. Dabei sind es doch ihre. Genau. Die gehören doch den Müttern. Das ist praktisch ein Körperteil von denen. Das stand da jetzt nicht in dem Text, aber soll ich woanders noch gelesen. Ja, alter Schwede. Ja. Und da dann Wechselmodell per Zwang? Ja. Oh Gott, die furchtbaren Leute, ja, genau. Das, ja, und es ist unheimlich, überhaupt nicht zu verlangen, dass man sich irgendwie abwegs einig mit einem Ex-Partner oder so. Das ist so zerrüttet, da kann man gar nicht mehr erwarten, dass man sich überhaupt noch... Eine Lobby-Idee von sogenannten Väterrechtlern. Und genau. Das, worüber sich ja hier beschweren, ist ja im Prinzip eine Sache von der FDP gewesen. Und die haben ja mit der Edition F gemeinsame Sache gemacht 2017, um Leute da zu rekrutieren. Ja, für Social Media Team von der Fraktion. Ne? Und dann liest ihr so Scheiße wie: Die Väterlobby ist eine eigenartige Phalanx aus obligatorischen Quotenegoisten in der FDP als politischer Arm, sowie Väterrechtlern aus der misogynen Männerrechtsbewegung, deren Nähe zu rechten und teilweise rechtsextremen Gefilden schon 2012 in einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, und das war so Riesenscheiße, ne, mit hier, Rosenbrock oder so. War das nicht der dann irgendwie auch als Frauenbelästiger dann irgendwie aufgefallen ist hinterher oder so? Ich meine, da gibt es eine Geschichte. Das war auf jeden Fall dieses Ding doch, wo sie irgendwie so getan haben, als wäre Arne Hoffmann irgendwie zusammen mit irgendeinem komischen Forum oder so. Und dann mit Anders Breivik und so eine Scheiße, was sie da alles verknüpft haben. Ja. Ja, unmöglich, ja. So eine Scheiße. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne, liebe FDP. Absolut, ja. Ne? Das ist bis heute eure echt Großtat, dass ihr euch die da irgendwie für bezahlt habt, dass die Werbung für euch gemacht haben, um euch solche Idioten die Edition F lesen, um euer Social Media Team zu holen. Das habt ihr echt super gemacht. Ja, wie gesagt, die Kommentare waren noch ganz interessant von einigen Männern. Vor allen Dingen so, das ist ja eine krasse Einstellung. Ich glaube dann, so nach dem Motto, lasse ich vielleicht lieber die Finger davon oder so. Oder also wirklich ein bisschen enttäuscht so tatsächlich. Ja, der war auch geil, ne? Das ist auch von Edition F, die machen das so eine Veranstaltung Female Future Force Day, ja. Genau. Und hier die Frau im Freitag, die da wohl zu Besuch war, die Ruth Herzberg, die hat einen ziemlich, ja, ich fand einen ganz lustigen Artikel geschrieben darüber, ziemlich lang auch. Ja, und wie Banane das alles ist, dann wird man alles geschenkt kriegt an allen Ecken für Schminksachen und irgendwie Putzklamotten oder irgendwas zum Schönen machen für die Haare und so weiter. Nur, dass es eben selten um Feminismus oder sowas geht oder um Arbeit oder ja, weniger halt. Ne? Und das Ganze vor allem auch ein bisschen zugeklatscht war, sehr mit, ja, ein bisschen sehr groß war sozusagen die Veranstaltung, dass man gar nicht alles sehen konnte. Hat sie da bemängelt, aber vor allem hat sie es eben witzig geschrieben, ne? dass man das womöglich irgendwie nicht braucht und ja, dass da Frauen vor allen Dingen als Konsumsubjekte gesehen werden. Ne? Und das von Edition F. Ja, das ist ja deren Geschäftsmodell. Die verkaufen den Leuten ja dieses Ding von Businessfrau und so. Und dann haben sie. Das kostet ja auch Geld, dahin zu fahren. Und dann haben sie da einen Haufen Businessfrauen, die sich gegenseitig dafür beweihräuchern, dass sie Businessfrauen sind und Business machen im Bereich Frau sein. Das ist das, was die da machen. Ja. Gut, ich meine, mit dem Business, das ist ja so eine Sache. Also, die gibt es ja eh nicht so viel. Meistens arbeiten die ja irgendwie von Staat oder so. Ne? Ja, die von Edition F nicht. Die haben irgendwelche bescheuerten Start-ups, um Leute zu verarschen. Und Edition F ist dafür da, um denen gute Presse zu machen. Ja. Ist das noch der? Der war auch von dir, ja. Ist das ein Artikel oder ist das was anderes? Das ist was anderes, auch von dir. Ich sehe jetzt den Titel gerade gar nicht. Ja, hat er das Titel hier? Datenschutzbelehrung. Nee, irgendwas mit November oder Mammographie für Mannsbilder. Ach so. Ja, es ist allgemein der Monat November als Monat der Männergesundheit ausgerufen worden. Jetzt, glaube ich, zum dritten Mal oder so. Und das schreibt bei Lotuskraft.wordpress.com eben. Ja, hier ist der Titel November oder Mammographie für Mannsbilder, ja genau. Und er listet hier so ein paar verschiedene Statistiken eben auf, dass da Männer auch ihre Gesundheitsprobleme haben und da wird jetzt in diesem November dran gedacht. Oder dem wird, ja, im Prinzip gedacht, dass man sich mal wieder ein bisschen kümmert oder so. Es wird unter anderem auch berichtet davon, was eben für Leistungen der Männer nicht bezahlt werden. Zum Beispiel eben so eine Prostata-Untersuchung, da gibt es nur so eine Tastuntersuchung beim Urologen, die bezahlt wird. Wohingegen man auch wohl einen Bluttest oder sowas machen könnte, der 50 Euro kostet. Den Frauen wird das alles bezahlt und daran mal zu erinnern und da vielleicht ja auch immer sich für einzusetzen, dass das nicht so sein muss. Dafür ist der Movember da. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie eine Blogparade, dass eben auch teilweise Artikel eben sich gegenseitig verlinkt werden unter diesem Tag natürlich, ne? Ja, und da hat der, hey, das fand ich auch gut, der Lukas Schoppe von Mantau, diese Doktorarbeit von der GIFAI kommentiert, beziehungsweise den Umstand eben, dass man ihr jetzt den Doktor doch nicht abgenommen hat. Und vor allen Dingen hat er das eben dahingehend kommentiert, dass er gesagt hat, wie soll ich jetzt von meinen Studenten oder Schülern, was auch immer, irgendwie eine ordentliche Arbeitsweise einklagen oder verlangen, wenn man sieht, dass das irgendwie an bestimmten Stellen, wenn man die richtigen Leute kennt und die richtigen Bekannten hat und so weiter, die richtigen Funktionen innehat und das Richtige mal gesagt hat an der richtigen Stelle oder so, dass man dann das gar nicht braucht, dass man hinterher dann von diesen Bedingungen freigesprochen wird und dass das eben nicht sehr demokratisch wäre. Ne? Sehr schöner Artikel mit einem, ja, mit einer interessanten oder richtigen Schlussfolgerung meiner Meinung nach. Ja, und da ist dann eben vielleicht als nächstes das Thema jetzt mit der GIFAI. Die hat ja ihren Doktor eben jetzt behalten dürfen. Wie man so munkelt oder man so redet, vor allen Dingen, weil ihre Doktor, wie heißt das, Doktormutter, ja dann sonst irgendwie in Gefahr gelaufen wäre, auch eben in Kritik zu kommen oder so. Weil er eben auch das nicht so astrein war mit ihrer Doktorarbeit in Wirklichkeit. Anderen hat man auf jeden Fall schon den Doktor abgenommen für entsprechend ähnliche Verfehlungen oder ähnlich schlechte und plagiierte Arbeiten der Frau Giffey aber nicht. Ne? Ja. So ist das. Mit der Franziska. Wenn die dann so nett da sitzt vor dem Gericht und die sollen ihr dann den Doktortitel abnehmen und dann guckt die ganz traurig und dann machen die das nicht. So eine Art. Ja, dann wäre es auch noch irgendwie, dass es das vier von den fünf Menschen, die das da entscheiden sollten in Berlin an der Uni, von der Uni selber waren. Ne? Hat so. Die Franziska gesagt, schauen Sie mal, es gibt gar kein richtiges Zitiergesetz. Das gute Zitatgesetz. Ungefähr. Ja, im Umweltministerium gibt es jetzt wohl vielleicht einen Skandal, auch wegen Beratern. Ich habe mich gefragt, was machen die denn mit den Beratern? Okay, manchmal muss man vielleicht irgendwie komplexere Dinge mit mehreren Leuten dann bearbeiten oder so, verstehe ich noch. Aber so viel Geld für so viel Berater, irgendwie, was machen die da alle? So habe ich mich gefragt. Meistens sind das dann irgendwie BWLer, so Berater, die irgendwie mit den Bilanzen und so weiter. Aber gut, das ist ja nun nicht unbedingt nötig. Aber sie geben eben dafür viel Geld aus, 600 Millionen. Und in dem Artikel wird dann eben, ich glaube, der Chef von dem Ministerium oder einer der Verwaltungsleute da zitiert, so nach dem Motto, das wäre jetzt ein bisschen ungerecht, die werden mitten im Abrechnungszeitraum und da werden irgendwie schon Kosten drin, wo die Erträge noch nicht eingerechnet werden konnten und so weiter, solche Aussagen. Also gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht die Hälfte ist oder so, oder wenn es nur 100 Millionen sind, die eben vielleicht ein bisschen überflüssig oder so für Berater ausgegeben wurden. Es ist aber schon eine ganze Menge, finde ich. Ne? Also wenn das hier stimmt mit den 600, das finde ich auch schon eine ganze Menge. So im Bundeshaushalt macht sich das vielleicht noch nicht so richtig bemerkbar, aber es ist schon echt eine Menge. Ja, naja, wenn man sich mal überlegt, dass ja diese komischen zivilgesellschaftlichen Organisationen da drum bemühen, 200 Millionen zu kriegen von Demokratie leben und dass so da groß diskutiert werden muss. Ja, vielleicht stellt man sich da auch auf, braucht man das, um sich da gut aussehen zu lassen, dass das deswegen irgendwie ein extra Posten ist, der da richtig eingebracht und diskutiert wird oder so und das andere Zeug einfach so rumfliegt quasi an Geld oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, das ist ja eine Frage der Kompetenzen von einem Geld ausgeben her, wer darf wo ausgeben, ne? Aber ja. Schon relativ übel auf jeden Fall, aber dazu fällt mir gerade noch ein, ich habe jetzt die Woche auch gelesen, ich meinte auch eigentlich, das dabei gehabt zu haben, aber scheinbar habe ich es vergessen zu öffnen. Auf jeden Fall die Solarstraße, die erste in Deutschland wird, die hat mir auch berichtet, wo die Dame hier auf dem Foto ja auch bei der Einweihung dabei war. Landet jetzt vor Gericht, weil die Stadt jetzt irgendwie von dem Betreiber will, dass er das halt wieder herrichtet. Heile Mann. Und ich glaube, das wird lustig auf jeden Fall werden. Weil die haben da irgendwie keine Kommunikation mehr, so die Anrufe werden wohl nicht mehr beantwortet oder so und deswegen trifft man sich da jetzt vor Gericht dann wieder. Und Fazit von dem Artikel, das war auch ein Artikel aus der NZZ, war dann aber auch irgendwie, dass sie dann so sagen, so ja, da haben sie noch irgendwen gefragt und der hat dann noch irgendwie gemeint, so ja, das wäre wahrscheinlich noch nicht richtig marktreif und so, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Forschung reinstecken. Ach, tatsächlich. Aber ich meine, das bringt halt nichts. Ne? Also die ganze Idee, diese Solarzellen auf den Boden zu packen, ist halt eine Schnapsidee. Ja, und für den Bullshit haben sie dann zwei, drei Berater beschäftigt, die das irgendwie gefunden, rausgesucht haben, sich irgendwie... Das kann natürlich sein. Crowdfunding übers Ohr lassen oder so und... Muss man natürlich vorsichtig sein, das jetzt so als gegeben hinzunehmen, dass das von irgendwelchen Beratern gekommen ist, aber es ist natürlich möglich. Nein, ich kann es mir auch vorstellen, aber man weiß es natürlich nicht. Kann natürlich auch sein, dass einfach der SPD-Bürgermeister da angerufen hat und gesagt hat, hier, das ist doch was irgendwie, da können wir doch irgendwie aussehen wie fortschrittlich oder so. Also das ist jetzt auch nur eine Theorie von mir. Ich war... immer der Meinung, dass wir eigentlich schon Geld bezahlen für Leute, die genau diese Arbeit machen, die die Berater machen. Und das waren so Staatssekretäre und höhere Beamte und so. Machen wir das nicht mehr, dass wir jetzt die Berater brauchen? Oder? Kann man ja direkt gegen argumentieren. So Beamte, die sind ja immer da, aber einen Berater, den kannst du ja morgen wieder wegschicken. Also ist ja im Zweifelsfall sehr viel billiger. Nee, wir haben die ja zusätzlich. Das ist ja nicht. Vielleicht brauchen sie frisches Blut oder so, ne? Leute, die noch. Ja, dann sollen sie die alten Blick von außen machen oder so. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass sie jetzt die Staatssekretäre alle quotentechnisch besetzt haben und deswegen noch Berater brauchen. Ja, ich glaube, da bist du gar nicht mal so. Ich weiß nicht, die Staatssekretäre sind ja die müssten in der Regel kompetent sein. denke mal, das wolltest du damit ausdrücken. Ja, ich sage nur Michel Müntefering. Ne? Beratungsbedarf da. Ja, aber dafür gibt es ja den wissenschaftlichen Dienst auf verschiedenen Ebenen. Den gibt es ja nicht nur auf Bundesebene. Ja, und ja, der ist chronisch unterbesetzt mit dem Argument, was vorhin angebracht wurde. Ja, wir können auch externe Berater nehmen, die werden wir auch wieder schneller los. Das ist, glaube ich, genau das Problem. Und da gibt es ja auch das lustige Phänomen, dass halt, ja, diese Beraterfirmen ja auch andere Kunden haben, nicht nur die Staatsbeamten, die sie beraten. Ja. Und vielleicht haben die nicht nur immer das Interesse des einen Kunden im Auge. Ja, die haben auch teilweise andere Firmen. Also das heißt irgendwie was jetzt beim Verteidigungsministerium war, war das Kinsey, glaube ich, die haben auch eine Tochterfirma und Firma eben dazu, die Mitarbeitervermittlung macht. Und dann haben sie Mitarbeiter ins Ministerium vermittelt und da auch kassiert für. Ja, gut, ich meine. Ja. Es ist nicht ganz, das ist angeblich nicht sauber von den Interessenskonflikt her oder so. Aber es ist ja, oder jedenfalls sagt Vorschrift nicht in Ordnung. Aber ja, so ist es. Dass McKinsey da überhaupt eingeschaltet wurde, das ist, finde ich, eher bedenklich. Ja, die sitzen immer auf jeden Fall da und sehen ja den Bedarf, an welchen Stellen der entsteht und können den dann decken. Ne? Wenn die Kompetenz nicht da ist, dann muss die Kompetenz aufgebaut werden, weil bei staatlichen Funktionen. Die haben ja schon einen gewissen langfristigen Charakter. Ja, dass da halt gerade. Vielleicht hat das auch was mit den wechselnden politischen. Das ist halt wirklich ein Skandal. Der politischen Führung in den Ministerien zu tun, dass irgendwie, ja, keine Ahnung, was das besser ist, wenn man die ganzen Berater abziehen kann, die vorher die CDU beraten haben. Weil man nicht so beraten werden möchte wie die CDU oder so, wenn man jetzt nicht CDU ist. Ja, ich würde sagen, dass die grundsätzlich nicht anders beraten werden von anderen Beratungsfirmen. Das ist wahrscheinlich richtig, ja, aber du kennst ja die Befindlichkeiten nicht persönlich immer. Ja, ich denke mal, bei den Beraterfirmen, da herrscht ein überparteilicher Konsens. Ja, so ein bisschen wie bei den Feministinnen, aber das kommt, glaube ich, noch. Ja, hier haben wir einen Artikel von Euronews, da gibt es auch ein interessantes Video zu, aber da kommt eine komische Musik, deswegen ist das hier nichts. Ich habe ja über Bauernproteste geredet in letzter Zeit und da gab es auch einen Bauernprotest. Und zwar haben 3 Biobauern dagegen protestiert, dass ihre Klage gegen den deutschen Staat gescheitert ist. Die haben dagegen geklagt, dass in den letzten 2 Jahren, Farmperioden haben die es angegeben, dass sie weniger Ertrag hatten, als wie es vorher ausgerechnet wurde, und das hätte damit zu tun, dass es halt Dürre gegeben hätte und das Wetter nicht so gut gewesen wäre, und da die Bundesregierung sich ja selber Ziele auferlegt hat, um den Klimawandel zu bekämpfen, und diese Ziele nicht erreicht hat, hätten sie eine Teilschuld daran, dass in den letzten 2 Jahren die Umwelt sie daran gehindert hätte, Erträge zu erwirtschaften. War das Ding, wo der Greenpeace auch mitgeklagt hat? Ja, wollte ich gerade sagen. Das waren 3 kleine Biobauernfamilien, ja. Und Greenpeace hat sich direkt mit der Fachexpertise drangehängt, wie eine Beratungsfirma. Ja, und ja, die sind im Endeffekt daran gescheitert, und der Protest bestand in einem Traktor, der vor das Gerichtsgebäude vorgefahren wurde. Und ich fand das besonders lustig, wie in dem Bericht so getan, also es wurde im Bericht, dem Euronews-Bericht wurde das quasi gezeigt, aus einer sehr interessanten Kameraperspektive, und es wurde so dargestellt, als ob dieser eine Traktor den gesamten Verkehr lahmgelegt hätte. Ja. Straßenblockade, bla. So. Fotos muss man zu schießen wissen. Ja, das nur als Kontrast zu den Zielen. Und ich habe es ja gesagt, ja, wir haben diese Umweltziele, aber gleichzeitig halten wir diese Umweltziele nie ein, sondern haben gewisse Toleranzschwellen, die wir uns selber auferlegt haben. Siehe Sulfat, wo die Bauern ja in Holland und jetzt die Bauarbeiter in Holland auch auf die Barrikaden gehen, weil die Bauanträge nicht mehr genehmigt werden, weil Holland halt gesagt hat, okay, wir haben uns dazu bekannt, und normalerweise würden wir halt 10, 20, 30, 40 Prozent rübergehen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, aber nein, wir machen bei 100% Stopp. Und ich habe ja gesagt, die haben die Anträge jetzt schon nicht mehr genehmigt, alle. Die fangen jetzt alle nacheinander an zu demonstrieren, wie in Frankreich da. Das ist meine Prognose. Okay. Übrigens, nächste Woche ein Jahr Gilets Jaunes, 52. Protestwoche. Viel berichtet wird ja nicht mehr drüber, ne? Ja, hier fragt der Erik B., das ZDF. Er sagt, wer bestimmt bei euch, wem es finanziell gut geht? Ich bin Alleinverdiener von einer vierköpfigen Familie. Nach allem drum und dran ist am Ende des Monats 0,0 auf dem Konto. Trotzdem muss ich euch finanzieren, ohne dass ich eure Leistung in Anspruch nehme. Und das ZDF hat ihm geantwortet. Das ZDF sagt, lieber Erik, wer bestimmte Sozialleistungen und Ausbildungsförderung erhält, kann die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen. Informationen hierzu gibt es hier. Die Grenze, ab der man eine Befreiung bekommen kann, hat der Gesetzgeber festgelegt. Wir haben darauf keinen Einfluss. Ein Grundprinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, dass die Bürgerinnen und Bürger und übrigens auch die Unternehmen das Gesamtangebot über den Beitrag finanzieren, unabhängig davon, ob und wie viel sie davon selbst nutzen. Der Beitrag wird dafür geleistet, dass es das Angebot gibt. Das ist ähnlich wie bei Steuern, mit denen man auch Dinge finanziert werden, die man selbst nicht nutzt. Kita-Plätze zum Beispiel, auch wenn die Kinder schon groß sind. Oder Straßen, über die man selbst nie fährt. Mit anderen Worten, lieber Erik, selber schuld, wenn du arbeiten gehst. Ansonsten könntest du dich ja auch befreien lassen. Ja, wir haben darauf keinen Einfluss, das finde ich auch gut, das öffentlich-rechtliche hat keinen Einfluss. Ja, wir haben auch keinen Einfluss, wir haben auch keinen Einfluss darauf, dass wir immer mehr Geld haben wollen, ne? Wir haben auch keinen Einfluss darauf, dass wir es gerne gebunden hätten an die Inflation und so ein Zeug, ne? Da haben wir auch überhaupt keinen Einfluss darauf, was wir unseren Intendanten für Fantasiegehälter zahlen. Ja, ja, die Frage hat er gar nicht beantwortet, ne? Wer bestimmt, wie viel wer verdient oder so. Ja, auf jeden Fall, wir sind nicht schuld, ja. Und das mit den Straßen zum Beispiel ist auch ein Scheißbeispiel, weil das gibt es halt auch in diversen Kommunen, sogenannte Straßenausbausatzungen, wo du dann als jemand, der dann ein Haus hat an der Straße, dann da noch für bezahlen musst, für den Straßenausbau. Ja, und außerdem zahle ich zum Beispiel auch keine Mineralölsteuer, wenn ich jetzt nicht mit dem Auto über die Straße fahre. Wenn ich tanke. Das ist richtig. Mineralölsteuer ist ein großer Batzen, das geht da auch mit rein in den Straßenbau. Ja, mit Sicherheit, ja. Ne? Zumindest teilweise ist es immer alt. Es hat also eine Menge. Der User Erik Bierwirt gibt im Chat zu bedenken, dass er auch für Panzer zahlen muss, die er selber nicht fahren kann, wenn sie fahren würden. Oder G3s schießen, ne, wenn sie schießen würden. Ja, aber zahlen wir weiter schon unseren Verleumdungsbeitrag. Dänemark erlaubt. Ja, kommen wir zu Pipeline Politics. Die Nord Stream 2 Pipeline. Nur um es kurz in Erinnerung zu rufen. Amerika hat sehr selektive Sanktionen gegen verschiedene Länder erlassen, dass die Firmen, die technisch dazu in der Lage wären, die Pipeline zu bauen in Dänemark, nicht innerhalb von einem Zeitfenster da sein konnten, um den Bau zu beginnen, das Dänemark vorgegeben hat. So, wegen Umweltauflagen, bla. Und Dänemark hat jetzt im Endeffekt gesagt, ja, die Umweltauflagen sind doch nicht so relevant. Wir werden jetzt doch die Freigabe erteilen. Und in ein paar Tagen wird die erste Rohrverlegung, so dämlich wie es klingt, gemacht. Das ist sowas wie, jetzt ist mir der Name entfallen. Wenn das Dach fertig ist, ist es Richtfest, ja, bei Pipelines. Das findet nächste Woche statt und die Sanktionen werden von Dänemark nicht umgesetzt und Amerika murrt zwar ein bisschen, aber macht nicht aktiv irgendwas. Ich habe ja von Anfang an schon gesagt, dass es sehr seltsam ist, weil es wurde schon ein Kompromiss ausgehandelt. Deutschland kauft Gas weiterhin von Pipelines durch die Ukraine. Ukraine bekommt weiterhin die Provision für die Durchleitung und wir kaufen Erdgas aus Amerika und wir subventionieren den Aufbau von diesen Flüssiggasterminals, die dafür nötig sind. So, dann hat Amerika ja nochmal die Notbremse gezogen mit den diplomatischen Maßnahmen, die ich gerade genannt habe. Und jetzt auf einmal sagt Dänemark, ja, nee, ist doch okay. Und Amerika sagt auch, uns gefällt das nicht, aber wir machen nichts. Ja, irgendwie ist die Situation jetzt geklärt. Mir ist noch nicht so ganz klar, warum, aber ich finde das in Ordnung. Weil Energiesicherheit ist wichtig. Und ob wir das jetzt von Russland bekommen oder woanders her, ist mir vollkommen egal. Aber im Moment ist es so, dass wir das Gas aus Russland einfach brauchen. Egal, ob es uns gefällt oder nicht. Die ja, Sektorrückgang weitreichender als vermutet. Oh, eine Dicke von mir. ja, 60%, glaube ich, haben sie gesagt. Es ist die Insektenmenge zurückgegangen. Und das ist etwas mehr als bisher angegeben. Warte mal, habe ich eine Dicke noch hier? Ja, ist schon erschreckend. 60% in 25 Jahren ist schon wirklich erschreckend. Mm. Ja, der nächste Foodtrend. Hättet ihr es gedacht? Ja, nein, es geht jetzt nicht um essbare Kleidungsstücke. Das gibt's ja schon. Ne? Essbare Schlüpper und solche Sachen, ne? Gibt's ja schon. Aber gut. Jetzt mal ernsthaft. Irgendwann kann man vielleicht die Kleidung essen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so praktikabel ist. Hier geht es im Endeffekt darum. Wieder hat Bart Simpson etwas hervorgesehen mit Eat My Shorts. Genau, Eat My Shorts. Ja, die Simpsons, die sagen alles voraus, ich sag's dir. Alles. Es geht im Endeffekt darum, beim Baumwollanbau, da gibt es ja natürlich auch Kerne und Samen. Ja, das Problem ist, dass die Baumwollpflanze und die Baumwollsamen und die Kerne ein Gift enthalten, das ist das Gossypol. Ja, und da stirbt man nicht direkt davon, aber das unterbindet quasi einen fundamentalen chemischen Prozess im Körper. Die L-Laktat-Dehydrogenase, das erkläre ich jetzt nicht, man stirbt auf jeden Fall. Wenn das nicht funktioniert und wenn das nicht gut funktioniert, dann hat man sehr erhebliche man kann blind werden, man kann inkontinent werden, man kann impotent werden, es kann ganz viele Folgen haben. So. Und deswegen sind halt die Kerne von Baumwollpflanzen und die Nüsse von Baumwollpflanzen nicht als Lebensmittel zugelassen und nicht als Futtermittel, außer für Fische. Das ist ein kleiner Fehler in dem Artikel. Aber egal. Jetzt profitiert eine Forscherin, die seit 23 Jahren versucht, irgendwie das Gift aus den Pflanzen rauszuzüchten. In den letzten Jahren hat sie auch mit Genmanipulation, mit CRISPR und solchen Sachen weiterhin daran gearbeitet. Und die hat es mittlerweile hinbekommen, den durchschnittlichen Anteil bei den Pflanzen, heißt, da muss man dazu sagen, eine Pflanze hat auch wieder mehr, eine Pflanze hat wieder weniger, auf 3% runterzufahren. So. Gleichzeitig hat die amerikanische Zulassungsbehörde im Rahmen der Reform von Donald Trump die Beschränkungen auch gesenkt, sodass 3% jetzt zugelassen wird, nicht nur für Fischfutter, sondern auch für Nahrungsmittelzusätze für Kühe und für Schweine und für andere Tiere und sogar auch für Menschen. So, als Nahrungsmittelzusatz. Ja, also darf in so und so viel Prozentmenge darf es enthalten. Und da können wir uns jetzt auf einen Trend einstellen, dass es halt Baumwollsachen gibt, weil das ist eine sehr gute Proteinquelle. Wenn man diese 3% Gossypol einfach mal außen vor lässt, wäre es ein sehr gutes Nahrungsmittelergänzungszusatzmittel. Allerdings, kann man sich jetzt darüber streiten, ob diese 3% wirklich gefährlich sind in dem Zusatz, weil es ja nur ein Zusatzstoff ist, ja. Es wird jetzt aber auch schon darüber geredet, dass man das quasi zu Mehl verarbeiten kann und Brote draus backen kann. Gut, da wäre natürlich der Anteil wieder höher. Ja, also ich weiß es nicht. Ich bin eher lieber vorsichtig bei neuen Lebensmitteln. Ja, weil der Punkt ist der, die Industrie, die freut sich da massiv drüber, weil das ist ein Abfallprodukt, vor allem ein toxisches Abfallprodukt. Das kann man nicht einfach auf den Müll schmeißen, sondern weil halt dieses Gossypol drin ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden, weil es halt nicht in den Nahrungsmittelkreislauf sonst gelingen darf, wenn die das jetzt einfach durch andere Sorten austauschen können. da können die wirklich aus, ich werde es nicht sagen, aus Scheiße Geld machen, aber aus Abfall Nahrungsmitteln. Einerseits gut, andererseits, ne? Es ist halt bedenklich, dass es jetzt gerade gemacht wird, wo gerade auch die Richtlinien gesenkt wurden. Da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Ich weiß ja nicht, was eure Meinung dazu ist. Aber ich finde es lustig. Baumwolle essen. Ham, ham, ham. Lecker? Hm. Soll wie Hummus schmecken. Hm. Ja, was in Kalifornien abgeht, ist ja irgendwie nie schön, leider. Irgendwann berichten wir, glaube ich, auch mal was Positives aus Kalifornien, aber naja, das mit den Feuern ist ja auch sehr krass hochgespielt worden, nicht nur deswegen, weil Arnold Schwarzenegger evakuiert wurde. Oh. Aber der Fakt ist, das ist ein Standardphänomen in Kalifornien. Und es ist klar, was als nächstes kommt. Als nächstes kommen die Mudslides. Ich habe hier einfach mal einen Artikel aus Januar 2018 genommen. Ich hätte jeden Artikel aus jedem Jahr nehmen können, aber ich habe einfach mal den genommen, weil wenn ihr euch den in den Quellen anguckt, ist dann auch nochmal ein Video, wie das vor einem Jahr aussieht. So wird das wird in den nächsten Monaten in Kalifornien auch wieder passieren, wenn jetzt halt die ganzen niedergebrannten Flächen voll geregnet werden und dann kommen die Mudslides. Nächste Katastrophe, nächste Evakuierung. Das ist jedes Jahr immer wieder in Amerika der Fall. Nur dieses Jahr aus irgendeinem Grund wird das sehr groß propagiert in den deutschen Nachrichtenmedien auch. Mir ist nicht so ganz klar, warum, aber... Ja, weil das auch Klima ist. Klima, Klima, Klima, Katastrophe, Waldbrand, Amazonas. Ja, also ich meine, okay, für hier vielleicht, aber in Amerika, die wissen, dass das jedes Jahr ist, weil die da wohnen. Die haben ihre Städte auf einer fucking Erdbebenspalte gebaut. Die wissen, dass das scheiße ist, da zu sein. Ja, das Phänomen, dass halt gewisse Gebiete, die waldbrandgefährdet sind, dann doch für neuen Wohnraum und neue Bauprojekte freigegeben werden. Aus welchem Grund auch immer, Korruption, geringere Richtlinien oder einfach nur Not, weil man Wohnraum braucht in Kalifornien. Ja, das spielt dem alles auch in die Hände. Ich wollte nur sagen, dieses... ist generell ein Problem. Und ein sehr großes Problem in Amerika ist halt auch, sind die Energieversorger in Amerika. Da können wir vielleicht direkt zum nächsten Artikel rüber switchen, weil da gibt es einen sehr engen Zusammenhang. Weil sehr viele von diesen Waldbränden werden durch Utilities ausgelöst und die beiden größten Utilities sind halt PG&E und wie heißt es jetzt? Egal. Also es gibt im Endeffekt nur zwei große Energieversorger in Kalifornien und jetzt muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Vielleicht hat irgendjemand von den Zuschauern noch vom Enron-Skandal gehört. Das ist ein riesiger Skandal in Amerika gewesen, wo the smartest guys in the room quasi die Energieversorger so manipuliert haben durch gesteuerte Stromausfälle, gesteuerte Knappheit, gesteuerte Überproduktion in gewissen Gebieten, wo gleichzeitig die Stromhandelsbörsen relativ neu waren, um quasi dort extrem viel Geld zu machen damit. Riesiger Skandal, viele Leute sind im Gefängnis, einer der größten Wirtschaftsskandale ever. Und PG&E war sehr, sehr involviert darin und PG&E wurde danach unter Staatsaufsicht gestellt. Nicht verstaatlicht, aber unter Staatsaufsicht gestellt. Aber seitdem ist es nur noch am Erodieren, weil die Politik sehr viele Sachen verändert hat. Ja, beispielsweise um gewisse Sachen zu verhindern, ja, um große Waldfeuer zu verhindern, müssen gewisse Gebiete brandgerodet werden, präventiv beispielsweise. So, wenn das nicht geschieht und die Wälder wegen neuen Umweltschutzrichtlinien nicht gerodet werden dürfen und immer näher an Kraftwerke und an Konverterwerke von den Energieversorgern ranwachsen, ja, dann kann man sich vorstellen, wie diese Brände ausgelöst werden. So, ja, also das ist ein unheiliger Kreislauf in Kalifornien, weil theoretisch die in der Lage wären, diese ganzen Katastrophen zu verhindern. Einfach durch das technische Know-how, durch die Kapazitäten, die die theoretisch hätten. Ja, ich sag mal, das Äquivalent zu unserem technischen Hilfswerk. Ja, aber in Kalifornien sind die so kaputt gemacht worden. Durch diese Enron-Sache haben diese ganzen staatlichen und teilstaatlichen und privaten Energieversorger einfach überhaupt gar keine Kapazitäten mehr, sind halt total kaputt gespart worden und können halt diese ganzen Vorsorgeleistungen nicht mehr erbringen. Können gar nicht. Ein anderes Beispiel, ja, in Kalifornien gibt es nicht genug Feuerwehrleute, um die Brände überhaupt zu bekämpfen. Ja, da ein Zehntel aller Feuerwehrleute, die in Kalifornien gerade die Brände bekämpfen, sind Gefängnisinsassen. Ja, die halt durch Gefängnisprogramme sagen können, ja, hier Arbeitsprogramme, geht mal im Wald Feuer bekämpfen. So, also Kalifornien, diese ganze Waldbrandsache, schlimme Angelegenheit. Ein paar Hintergrundinformationen dazu noch auch hier in diesem Artikel. Und ich finde das einfach eine zivilisatorische Katastrophe. Die hätten die Möglichkeit, das zu verhindern, haben es jahrelang auch geschafft, aber es ist mittlerweile so marode geworden, unter anderem durch diesen Enron-Skandal. Wie gesagt, das war ein herber Einschnitt, dass die Situation jetzt halt droht, wirklich außer Kontrolle zu geraten. Ja, dass halt Gebiete aufgegeben werden müssen oder so. Langfristig, wirklich langfristig. Es ist ja jetzt schon so, dass angesagt wird, über die nächsten 5 bis 10 Jahre werden wir immer bei gewissen starken Wetterphänomenen, wenn der Wind stark weht oder sonst was, in Gebieten selektiv den Strom abschalten. Da gab es ja auch andere Skandale dafür. Und das ist nicht temporär. Die haben gesagt, das werden wir die nächsten 5 bis 10 Jahre so machen, das haben wir jetzt schon eingeplant. Die haben keine Kapazität, keine Strategie, dem Herr zu werden. Katastrophal. Ist echt schlimm. The Sunshine State. Ja, das mit dem Strom abstellen, das wollten sie auch machen, um Waldbrände zu verhindern. Und da hatte dann einer von diesen Late-Night-Comedy-Heinis, ich glaube, das war der Jimmy Kimmel, der ist nämlich auch in Los Angeles und der hat gemeint, das ist überhaupt die beste Idee. Man stellt den Leuten den Strom ab, damit sie alle Kerzen anzünden müssen. So verhindert man Waldbrände. Ja, die Theorie ist halt, wenn man einen Waldbrand hat, dann könnten Flammen schnell wandern, 50, 60 Kilometer pro Stunde und halt über bestehende Transformatorwerke und dann würden die explodieren und es wird noch schlimmer gehen, weil das in der Vergangenheit sehr oft passiert ist. Ja, und in diesem Transformator. Die sind ja komischerweise so in Amerika, dass da tatsächlich die Leitungen irgendwie Funken sprühen, wenn die aneinander geraten. Ein ganz bekanntes Detail. Ja, es ist wirklich zum Haare raufen. Ich hab ja schon mal über dieses extrem klimareaktive Gas geredet, was in den Transformatorwerken eingebaut wird, wo Solar- und Windstrom umgewandelt wird, um es ins Netz einzuspeisen. So, wenn eins von den Dingern in die Luft geht, boah, dieses Gas ist nicht nur klimareaktiv, das ist auch, Na gut, Boom. Zum Glück machen die ja nicht viel mit Solarstrom. In Amerika. Ja, apropos Amerika, das ist auch Amerika hier, obwohl es ein Bericht von der BBC ist. Und hier hat dieser Herr hier jetzt wohl einen Prozess gewonnen. Er sei angeblich mehrfach bei der Beförderung übergangen worden, wie man ihm wohl auch offen gesagt hat, weil er sich zu homosexuell gibt. Also dieser Mann ist Polizist und soll wohl, also die waren wohl so doof, ihm das halt auch zu sagen, dass sie ihn quasi übergehen, weil er zu schwul ist. Und dafür hat jetzt das Polizeidepartement da 19 Millionen Dollar Strafe an ihm zahlen müssen. Ich glaube, das englische Gay ist nicht unbedingt nur auf schwul festgelegt, ne? Das ist ja ein Zitat hier auch. Don't gain us, ja. Also. Ach, ich weiß gar nicht, was die haben da. Ja. Mr. Gain. He's gain us. Bleib stehen. Lass dich mal 19 Millionen, ey. Da würde ich mich auch mal für gay nennen lassen. Ja. Das waren die schwulen Weltraumaffen. with our gayness we conquer the universe. Aus dem Weltraumschrank herausgetreten. Nur in die Kalifornien, genau. Nicht in den Wald gehen. Ne? Aus dem Schrank direkt in den Wald. Genau, geht in den Wald, noch brennt er nicht. Kommt aus dem Schrank, geht in den Wald. Fördert, was der Freiheit dient. Nicht mit an Andreas Spalte fallen. Wendet euch ab vom Kulturmarxismus, er führt euch in die Irre. Lasst euch nicht die Plattform. Ich kenne dann genug. Zerschmettert. Einfach zerschmettert alles, was der Freiheit schadet. Der schmettert nicht den, nein. Fast hätte ich gesagt, der schmettert den Wald, nein. Nur, um Feuer zu verhindern. In Russland Wald zerschmettert Kulturmarxismus. Bis nächste Woche, ihr Querfeministen von Neuengland. Querfeministische Klimapolitik. Querfront. Lasst euch die Klimapolitik nicht verquerfen.